Als einer der wenigen verzichtete der jüngere Cato dankend auf Caesars ausgestreckte Hand und nahm sich, nach dessen Sieg bei Thapsus im Februar 46 vor Christus in die Enge getrieben, in Utica das Leben. Er hatte einmal bemerkt, die siegreiche Sache gefiel den Göttern, Cato aber die besiegte. Catos kompromissloses Handeln verdeutlicht, wo die Angehörigen der alten Elite im System Caesar der Schuh drückte. Ehre ließ sich nur noch in einem Rahmen erwerben, den der Diktator definierte. Leistungen honorierte nicht länger das Kollektiv der Nobilität, sondern einer allein, Caesar. Die oberste Stelle war ohnehin unverrückbar für den Diktator reserviert. Das Beste, was er anderen zu bieten hatte, war die Stelle des zweiten Mannes. So ging es nicht länger um Verdienst, sondern um Gunst. Keine Alternative für einen freien Mann. Als Caesar sich Anfang 44 vor Christus selbst noch zum Diktator auf Lebenszeit, Perpetuo, ausrufen ließ, dämmerte selbst noch dem begriffsstutzigsten Senator, was die Stunde geschlagen hatte, dass es nämlich eine Rückkehr zum freien Wettbewerb der alten Aristokratenrepublik nicht geben würde, dass Caesar gekommen war, um zu bleiben und um seine Machtfülle möglichst an einen geeigneten Nachfolger zu vererben. Um das, aus Sicht vieler Senatoren, Schreckensszenario einer durch die Hintertür durchgesetzten Monarchie abzuwenden, schlossen sich bereits ab 45 vor Christus Senatoren und auch einige Ritter zusammen, um Caesars Ermordung zu planen. Die Gruppe war denkbar heterogen zusammengesetzt und hatte in ihren Reihen entschiedene Gegner des Diktators, die mit Pompeius gekämpft hatten, aber auch langjährige Weggefährten Caesars, die sich jetzt enttäuscht von ihm abzuwenden begannen. Zum führenden Kopf der Bewegung avancierte bald Gaius Cassius Longinus. Er hatte zunächst Pompeius gedient, war dann aber in Caesars Lager übergewechselt und dank Caesar bis zur Prätur aufgestiegen. Cassius war als einziger Senator Manns genug, gegen die schmeichlerischen Ehrungen zu stimmen, die das erlauchte Gremium zum Jahreswechsel 45/44 für Caesar beschlossen hatte. Eine weitere Schlüsselfigur der Verschwörung war Marcus Brutus, obwohl Caesar auch ihn gerade erst zum Prätor gemacht und ihm davor als Statthalter die Provinz Gallia Cisalpina anvertraut hatte. Der Mut und die Entschlossenheit des Cassius gingen ihm gründlich ab. Brutus, der seinen Stammbaum auf jenen fernen Brutus zurückführte, der einst die Königsherrschaft gestürzt hatte, war eine grüblerische Natur, ein Idealist und Stoiker, aber kein Mann der Tat. Brutus fand durch seine Gattin Porcia, die Tochter Catos, und durch seinen entfernten Verwandten Decimus Junius Brutus zum Kreis der Caesar-Gegner. Von Caesars alten Parteigängern war außer Decimus Brutus noch Gaius Trebonius, Konsul des Jahres 45, bereits frühzeitig in das Komplott verstrickt. Auch Lucius Tilius Cimber, Lucius Minucius Basilus sowie Gaius und Publius Servilius Casca waren allesamt enge Vertraute des Diktators, die sich gegen ihn verschworen, obwohl sie ihm steile Karrieren verdankten. Am 18. März 44 vor Christus wollte Caesar in seinen schon lange geplanten Krieg gegen die Parther ausrücken. Würde er von diesem Feldzug siegreich heimkehren, und daran zweifelte kein vernünftiger Mensch, dann wäre seine Stellung in Rom völlig unanfechtbar geworden. Und während der Kampagne war erst recht nicht daran zu denken, Caesar zu ermorden. Deshalb waren die Verschwörer, deren Gruppe erst Anfang März klare Konturen annahm, zu schnellem Handeln genötigt. Die günstigste Gelegenheit bot sich während einer Senatssitzung, die Caesar für den 15. März, die Iden des März, im Theater des Pompeius auf dem Marsfeld anberaumt hatte. Als Zeichen seines guten Willens hatte der Diktator seine persönliche Leibgarde im Monat zuvor entlassen. Caesar fühlte sich sicher. Was sollte ihm auch geschehen? Vergeben hatte er seinen Feinden, von Freunden wähnte er sich umgeben. Der Diktator war wehrlos, und Römer brachten keinen Wehrlosen um. Oder doch? Sueton berichtet von finsteren Vorzeichen, die Caesars gewaltsamen Tod ankündigten. Der Opferschauer Spurinna las in den Eingeweiden eines Tieres, Caesar drohe Gefahr, die ihm bis zu den Iden des März zum Verhängnis werden sollte. Ein Vogelschwarm zerriss einen kleinen Zaunkönig, der sich mit einem Lorbeerzweig ins Pompeius-Theater geflüchtet hatte. Noch in der Nacht träumte Caesar, er schwebe über den Wolken und reiche Jupiter seine Rechte. Noch drastischer war ein Albtraum Calpurnias, seiner Frau, die zu sehen glaubte, wie man den Gatten in ihren Armen erdolchte und wie der Giebel ihres Hauses einstürzte. Selbst dem ganz und gar jedem Aberglauben abholden Cäsar kommen angesichts solch böser Vorahnungen Zweifel, ob es ratsam ist, an der Senatssitzung teilzunehmen. Er zögert seinen Aufbruch zum Pompeius-Theater hinaus, wo man ihn sehnsüchtig erwartet, vor allem natürlich die Attentäter, die aus ihrer Mitte Decimus Brutus zu Cäsars Haus schicken, um ihn zum Kommen zu überreden. Der Mitverschworene erinnert ihn daran, was für Konsequenzen es haben könne, bliebe Cäsar der Senatssitzung fern. Niemand wisse schließlich besser als der Diktator, wie rasch die hohen Herren im Senat beleidigt seien. Unterwegs steckt ihm ein Unbekannter noch eine Schriftrolle zu, in der angeblich der Attentatsplan der Verschwörer Punkt für Punkt niedergeschrieben steht. Cäsar würdigt sie keines Blickes, klemmt sich die Rolle unter den Arm und setzt seinen Weg Richtung Pompeius-Theater fort. Auch als ein Opfer unmittelbar vor Beginn der Sitzung Unglück verheißt, besinnt er sich nicht eines Besseren. Dem Opferschauer Spurinna, der ihn schon einige Zeit zuvor gewarnt hatte, entgegnet Cäsar fröhlich, jetzt seien doch die Iden des März gekommen und nichts von dem prophezeiten Unglück sei eingetroffen. Damit sind, um einen berühmten Satz zu zitieren, den der Diktator bei anderer Gelegenheit geäußert hat, die Würfel geworfen. Cäsar begibt sich in den Sitzungssaal, nimmt Platz und ist zugleich von Senatoren umringt, die ihm vermeintlich ihre Aufwartung machen wollen. Tilius Kimber tritt nahe an ihn heran, doch anstatt eine Bitte vorzutragen, ergreift er Cäsar, als der ihn wegschicken möchte, bei beiden Schultern. Cäsar ruft noch aus, »Das ist ja Gewalt!« Da rammt ihm einer der Casca-Brüder schon seinen Dolch in den Nacken. Dem Diktator gelingt es, Cascas Arm zu ergreifen und ihn mit seinem Schreibgriffel zu verwunden. Doch jetzt stechen immer mehr Senatoren auf ihn ein, so dass er es nicht schafft, aufzustehen. Cäsar bedeckt seinen Kopf mit der Toga, stößt nur beim ersten Hieb einen Seufzer aus und lässt ansonsten die Dolchstöße stumm über sich ergehen. Später werden einige sagen, Cäsar habe nur Marcus Brutus, als der zustach, auf Griechisch gesagt, »Auch du, mein Kind? Kai sy technon?« Der Diktator ist tot. Cäsars Allmacht einem Machtvakuum gewichen, das jetzt darauf wartet, gefüllt zu werden. Doch wer soll es füllen? Die Cäsar-Mörder? Sie laufen nach vollbrachter Tat aus dem Theater, setzen sich phrygische Zipfelmützen auf, wie sie Sklaven am Tag ihrer Freilassung tragen, und rufen den Namen Ciceros. Doch die Römer fühlen sich nicht befreit. Den Verschwörern schlägt Ablehnung, ja Hass entgegen. In der angespannten Lage verbarrikadieren sie sich auf dem Kapitol. Sie haben ihr Ziel erreicht und den beseitigt, der ihrem Ehrgeiz im Wege stand. Sie haben sich aber keine Gedanken darüber gemacht, was auf Cäsar folgen soll. Eine wiederbelebte Republik, so wie sie vor den Triumviren und dem Bürgerkrieg gewesen war? Aber auf welche Macht sollte die sich noch gründen? Der Diktator ist tot, aber die Cäsarianer sind noch da. Da ist zunächst Marcus Antonius. Der langjährige Gefolgsmann Cäsars ist Konsul und hat somit dem Gesetz nach die höchste Gewalt inne. Cassius hat auch ihn töten wollen, aber Marcus Brutus hat sich dagegen ausgesprochen. Dann ist da Marcus Aemilius Lepidus, der als Reiteroberst, Magister Equitum, Stellvertreter des Diktators Cäsar ist und 44 gerade Truppen aushebt, um seinen Statthalterposten in Gallien und Spanien antreten zu können. Er ist ebenfalls in Rom und plant, mit seinen Soldaten das von den Cäsar-Mördern besetzte Kapitol zu stürmen. Von diesem Vorhaben kann ihn Antonius abbringen, der bestrebt ist, nach außen eine halbwegs neutrale Stellung zwischen Cäsars Mördern und seinen Anhängern zu wahren, um in Ruhe seine Position in Rom festigen zu können. Noch am Tag der Ermordung Cäsars bringt Antonius den im Tempel der Ops auf dem Forum gelagerten Staatsschatz in seinen Besitz. Wenig später bewegt er Cäsars Witwe Calpurnia dazu, ihm auch das enorme Privatvermögen und die Papiere des toten Diktators auszuhändigen. Am 17. März tagt der Senat, und Antonius kann die Senatoren überzeugen, Cäsars Verfügungen und Erlasse, die Acta Caesaris, in Kraft zu belassen. Dafür genügt der Hinweis, dass viele der anwesenden Herren ihrer Posten und Pfründe verlustig gingen, würden die Acta für ungültig erklärt. Der Senat beschließt ein Staatsbegräbnis für den Toten, das für den 20. März angesetzt wird. Antonius nutzt die Gelegenheit, um der versammelten Volksmenge ins Gedächtnis zu rufen, wie viel sie dem Verstorbenen schuldet. Für alle sichtbar hält er die blutbefleckte Toga des Diktators in die Höhe und erzielt mühelos den gewünschten Effekt. Der Zorn der auf dem Forum Versammelten richtet sich gegen die Cäsar-Mörder, die Hals über Kopf aus Rom fliehen, um ihr nacktes Leben zu retten. Antonius hatte so die Frage beantwortet, wer das Machtvakuum zu füllen vermochte. Fürs Erste jedenfalls, denn die römische Welt befand sich bereits auf dem Weg in den nächsten Bürgerkrieg. Dass er für Antonius steinig würde, kündigte sich am Tag der Testamentseröffnung an, als nicht Antonius, sondern der erst 18-jährige Großneffe des Diktators Gaius Octavius zum Alleinerben eingesetzt und posthum von Cäsar adoptiert wurde. 13 Jahre später trug Octavius, der sich dann Gaius Julius Cäsar Divi Filius, Sohn des Vergöttlichten, nannte und nochmals einige Jahre später der Erhabene Augustus gerufen werden sollte, mit Marc Antonius das finale Kräftemessen um die Alleinherrschaft über das Imperium aus. Bis dahin rauften sich Cäsars Stellvertreter und sein Adoptivsohn mehrfach zusammen, um sich jedes Mal aufs Neue zu entzweien. Die Anführer der Cäsar-Mörder, Cassius und Marcus Brutus, besiegten sie im Herbst 42 vor Christus nahe dem makedonischen Städtchen Philippi. Cicero hatte über die Männer, die sich gegen Cäsar verschworen hatten, geurteilt, sie hätten mit dem Mut von Männern, aber mit dem Verstand von Kindern gehandelt. Animo virili, concilio puerili. Doch am Tag der Schlacht von Philippi war der große Redner und Politiker selbst bereits tot. Er hatte den Fehler gemacht, den jungen Cäsar und Antonius zu unter- und sich selbst gründlich zu überschätzen. Nach Cäsars Tod hatte er geglaubt, es gebe für ihn wieder eine Rolle in der römischen Politik. Er machte sich zum energischen Fürsprecher einer erneuerten Republik, in der wie früher der Grundsatz des aristokratischen Wettbewerbs der vielen galt. Antonius und der junge Cäsar, so unterschiedlich sie waren, spielten dieses Spiel nicht mit. Ciceros Glaube, er könne den jungen Cäsar einhegen und zur Marionette des Senats gegen Antonius machen, erwies sich als Wunschdenken. Und indem er Antonius in 14 rhetorisch ziselierten Reden als Staatsfeind und ungeschlachten Wüterich brandmarkte, machte er sich den Mann, dem Cäsars Veteranen blind gehorchten, zum erbitterten Feind. Als der junge Cäsar und Antonius nach Sullas Vorbild ihre Gegner auf Proskriptionslisten setzen und ächten ließen, war Cicero einer der ersten, die unter den Schwertern der Henkersknechte der Republik fielen. Er starb am 7. Dezember 43 vor Christus bei Formiae. Sein Kopf und seine Hände, die Werkzeuge des Redners, wurden als grausige Trophäen auf der Rednertribüne mitten in Rom auf dem Forum ausgestellt. Pythagoricus et Magus. Cicero, geboren 106 vor Christus in Arpinum nahe der Metropole, war zu seiner Zeit einer der drei herausragenden Intellektuellen Roms. Der zweite war der 10 Jahre ältere, aus Reate stammende Marcus Terentius Varro, ein Universalgelehrter, der über Philosophie und Religion, über Geschichte, Sprach- und Literaturwissenschaft, aber auch über die Landwirtschaft schrieb. Dritter im Bunde schließlich war der Senator Publius Nigidius Figulus, der um 100 vor Christus das Licht der Welt erblickt hatte. Alle drei verband, zu den Anhängern des Pompeius zu gehören. Ein geistiges Band einte zudem Varro und Figulus in ihrer Affinität zur Lehre des griechischen Mathematikers und Philosophen Pythagoras von Samos, der um 530 vor Christus seine Schule im unteritalischen Kroton errichtet hatte. Die Stadt war 710 vor Christus von Griechen aus Achaia gegründet worden. Leben und Werk des Pythagoras verlieren sich im Dunkel der Geschichte. Sicher dürfte sein, dass der Philosoph großes rhetorisches Talent besaß und Zuhörer schnell in seinen Bann zu ziehen verstand. So verfügte er bald in Kroton und auch in anderen Städten des griechischen Süditalien, der Magna Graecia, über eine bedeutende Anhängerschaft. Pythagoras gewann Einfluss auf die Stadtpolitik und spielte eine wichtige Rolle im Konflikt zwischen Kroton und der Nachbarstadt Sybaris, den Kroton für sich entschied. Im Übrigen ranken sich um Pythagoras und seine Lehre zahlreiche Legenden. Die eigentliche Überlieferungsgeschichte setzt erst in römischer Zeit ein und lässt Raum für radikal unterschiedliche Deutungen. In seiner Habilitationsschrift hat der klassische Philologe Walter Burkert Pythagoras schon 1962 als religiösen Führer mit großem Charisma nicht unähnlich dem eines Schamanen beschrieben. Er habe sich mit Zahlensymbolik und magischen Praktiken beschäftigt und sei wie ein Prophet aufgetreten, der eine auf ihn eingeschworene Jüngerschar um sich versammelte, die sich als religiöse Gemeinschaft verstanden und nach außen Verschwiegenheit gepflegt habe. Burkerts Deutung kann sich auf die vielen Wundergeschichten stützen, die man sich von Pythagoras erzählte und die ihren Ursprung in der verschworenen Gemeinschaft der Pythagoreer haben könnten. Der russische Wissenschaftshistoriker Leonid Jmut hat der Burkertschen Schamanismus-Hypothese eine völlig andere Deutung entgegengestellt. Er sieht in Pythagoras einen Forscher avant la lettre, der sich ernsthaft mit Mathematik, Astronomie und anderen Wissenschaften befasst und darin signifikante Fortschritte erzielt habe. Erst im Zerspiegel späterer Komödien sei das Bild von Pythagoras als einem Schamanen entstanden, der sich mit seiner sektenartigen Gefolgschaft okkulten Riten und magischen Praktiken ergeben habe. Unbestritten ist, dass spätere Pythagoreer, wie den mit Platon befreundeten Archytas von Tarent, als Philosoph, Physiker, Musiktheoretiker, Ingenieur, Politiker und Militär, ein wahres Multitalent, echte wissenschaftliche Neugier antrieb. Der historische Pythagoras dürfte hinter dem Schleier, gewoben aus widersprüchlichen und teils konfusen antiken Quellen, kaum je sichtbar werden. Eine deutlichere Spur haben hingegen jene Intellektuellen in Griechenland und Rom hinterlassen, die sich, zum Teil oder ganz und gar, auf Pythagoras beriefen. Männer wie Archytas, der ebenfalls aus der Magna Graecia stammende Naturphilosoph Philolaos und sein Schüler, der Zahlenmystiker Eurytos. Viele von ihnen pflegten einen asketischen Lebensstil, sonderten sich von der Gesellschaft ab, hielten rigoros an ihren Idealen fest und scharten Schüler und Gleichgesinnte um sich. Etliche von ihnen sind uns bekannt, weil Komödiendichter Kübel voll Spott über ihnen ausleerten. Von seinem Freund Nigidius Figulus berichtet Cicero in der Einleitung zu seiner lateinischen Übersetzung von Platons Timaios. Er habe die pythagoreische Lehre, die zu seiner Zeit so gut wie ausgestorben, extincta quodam modo gewesen sei, erneuert, renovaret. Viel später nennt ihn der Kirchenvater Hieronymus einen Pythagoricus et Magus, einen Pythagoreer und Magier, was für einen frühen Christen so ziemlich dasselbe war. Eine Cicero zugeschriebene, aber sicher nicht von ihm verfasste Schmähschrift gegen Sallust behauptet, der Geschichtsschreiber habe sich in späteren Jahren in die religionsfrevlerische Geheimgesellschaft, in Sodalicium Sacrilegi, des Nigidius Figulus begeben. Dieser Pythagoreer, ein Pompeius-Anhänger, der Caesars Gegenspieler als Legat im Bürgerkrieg gedient hatte, fiel nach Kriegsende in Ungnade. Anders als Cicero hatte er nicht das Glück, dass der Sieger ihm sogleich verzieh. Figulus blieb im Exil und wandte sich an seine Freunde, darunter auch Cicero, mit der Bitte, bei Caesar ein gutes Wort einzulegen. Erhalten ist ein Brief Ciceros an den Freund, in dem er in gewundenen Sätzen seine Erfolglosigkeit in diesem Bemühen eingestehen muss. »Ich glaube zunächst einmal zu erkennen, dass der Mann selbst, der alles in der Hand hat, deiner Begnadigung nicht abgeneigt ist. Ich sage das nicht so leicht hin. Um denen, auf die er besonders wütend ist, leichter ihre Bitte abschlagen zu können, zögert er bis jetzt noch, dich aus deiner misslichen Lage zu befreien, aber seine Vertrauten, und zwar gerade die, von denen er am meisten hält, sprechen und denken auf wunderliche Weise von dir. Dazu kommt der Wunsch der Masse oder vielmehr der einmütige Wille aller.« Cicero tröstet den Freund mit der Aussicht, Caesar könne bald seine Rückkehr nach Rom erlauben. Dazu sei es nur deshalb nicht gekommen, weil er einen Präzedenzfall benötige, um die Bitten anderer, die er unbedingt abschlägig behandeln wolle, nicht erfüllen zu müssen. Dies wirkt wie eine reichlich müde Ausrede, zumal sich Cicero im folgenden Satz offenbar bewusst doppeldeutig ausdrückt. Caesars Vertraute sprechen und denken mirabiliter von Figulus. Das kann bedeuten, dass sie sich überraschend positiv über ihn geäußert haben. Es kann aber auch heißen, dass in Caesars Freundeskreis seltsame Gerüchte über den verbannten Senator im Umlauf sind. Für Figulus jedenfalls hatte die Geschichte kein Happy End. Er starb kurze Zeit nach Ciceros Brief und auf jeden Fall, bevor Cäsar seine Verbannung aufhob. Sonst ist wenig genug über Figulus bekannt. Immerhin lässt uns Sueton wissen, er habe dem Vater des künftigen Augustus geweissagt, sein Sohn werde dereinst die Welt beherrschen. Apuleius zitiert Varro mit der Bemerkung, er habe seine hellseherischen Fähigkeiten benutzt, um einem Freund beim Aufspüren vergrabener Schätze zu helfen. Augustinus glaubte zu wissen, sein Kognomen, von Figulus, Töpfer, habe sich astrologischem Wissen verdankt. Fragmente belegen, dass aus Figulus Feder Werke über Grammatik, die Götter, Traumdeutung, Vogelschau, Naturkunde, Geographie, die Sterne und den Donner stammten. Die Wundergeschichten, die sich um Figulus ranken, scheinen recht gut zu dem zu passen, was wir über die Pythagoreer wissen oder zu wissen glauben. Die verstreuten Informationen über den Senator, insbesondere sein Interesse an Zukunftsdeutung, Mantik aller Art, lassen vermuten, dass er sich intellektuell und vermutlich auch in puncto Religion abseits des Mainstreams seiner Standesgenossen bewegte. Der französische Historiker und Archäologe Jérôme Carcopineau hat die Quellen über Figulus mit weiteren Anhaltspunkten zu einem Gesamtbild verdichtet, das in Grundzügen ungefähr so aussieht. Die Pythagoreer bildeten in der späten Republik, ähnlich wie in der Magna Graecia des 6. Jahrhunderts vor Christus, nicht nur eine Philosophenschule und Kultgemeinschaft, sondern auch eine im Untergrund aktive politische Bewegung, deren Verbindungen bis in höchste Kreise der Politik reichten. In Carcopineaus Modell fungiert das Sodalicium Sacrilegi aus der Schmähschrift gegen Sallust, in dem der Geschichtsschreiber angeblich hospitierte, als veritable Geheimloge der Pythagoreer, als deren Präsident der Franzose niemand Geringeren als Figulus ausgemacht hat. Es ist sogar gemutmaßt worden, Figulus sei nicht aufgrund seiner Parteinahme für Pompeius ins Exil geschickt worden, sondern weil er als Zauberer gegen die Bestimmungen der Lex Cornelia de Sicariis et Vinificis verstoßen habe. Das Gesetz wurde aber erst in der Kaiserzeit so ergänzt, dass auch magische Praktiken geahndet wurden. Bestätigt sieht Carcopineau seine Hypothese durch die spätantiken Zeugnisse, vor allem Hieronymus' Bemerkung, jener sei Pythagoreer und Magier gewesen. So überzeugt war Carcopineau von seiner Idee, eine pythagoreische Geheimloge habe das Rom der späten Republik systematisch unterwandert, dass er eine bedeutende archäologische Entdeckung in Roms Unterwelt ebenfalls den Pythagoreern zuschrieb. Die 1917 beim Bau einer Straßenbahnlinie 12 Meter unter dem Straßenpflaster entdeckte Basilika bei der Porta Maggiore in Rom lag unter der antiken Via Prenestina und lässt sich ins 1. Jahrhundert vor Christus datieren. Die dreischiffige Kammer misst 12 Meter in der Länge, 9 in der Breite und 7 in der Höhe. Sie schließt in einer Apsis ab und ist reich mit Stuckbildern dekoriert, die Kentauren, Greifen und Satyren darstellen. Als erster äußerte der belgische Religionshistoriker Franz Cumont die Vermutung, die unterirdische Basilika könnte den Pythagoreern als Versammlungsstätte gedient haben. 1926 griff Carcopineau in einer gründlichen Arbeit über die Basilika Cumonts These auf und erweiterte sie beträchtlich. Die Basilika ist für ihn ein Zeugnis für den universellen Anspruch des Pythagoreertums, dessen Schicksal sich mit dem Italiens seit dem Wirken seines Gründers auf unentwirrbare Weise verflochten habe. Die pythagoreische Lehre und die Identität erst des griechischen, später des römischen Italien sind für den französischen Gelehrten ein und dasselbe. Und natürlich liefert die unterirdische Basilika willkommenes Material, um daran Spekulationen über clandestine Treffen der Pythagoreer unter den Straßen Roms zu knüpfen. Vermutlich war die Wirklichkeit weniger mysteriös. Welche Bestimmung die unterirdische Basilika hatte, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Sie war aber vermutlich ebenso wenig der geheime Treffpunkt einer im Untergrund operierenden Loge, wie das für die Katakomben der frühen Christen gilt. Eher schon gehörte die Anlage zum privaten Anwesen eines reichen Römers der Epoche. Rätsel gibt sie dennoch auf. Hatten die Bilder in der Basilika einen Bezug zu religiösen Mysterien, wie mehrfach gemutmaßt wurde? Handelt es sich um ein Grab? Aufschluss liefert am ehesten der Stuckdekor. In seiner eingehenden Analyse der Bilder ist der belgische Archäologe Hans van Kasteel vor wenigen Jahren zu der Schlussfolgerung gelangt, es handle sich um einen visuellen Kommentar zu Vergils Aeneas, um einen Tempel für Vergil, nicht um einen geheimen Ort für okkulte, womöglich gar verbotene Riten. Und die Pythagoreer in Ciceros und Caesars Rom? Carcopinos Hypothese illustriert die Fallstricke einer eklektischen, auf jede Quellenkritik verzichtende Lektüre antiker Texte. Die Invektive gegen Sallust, die mit einem Augenzwinkern gelesen werden will, und die spätantiken Texte, deren Autoren ihrerseits unzusammenhängendes Material ausschlachten, sind sicher weit weniger belastbar, als Carcopino angenommen hat. Es bleibt Ciceros Zeugnis, Figulus habe der pythagoreischen Lehre zu einer Renaissance verholfen. Nach einer mächtigen, im Untergrund wirkenden Geheimloge klingt das nicht. Eher nach Leuten, die sich in einer Zeit, in der Intellektuelle dem magischen Weltbild gründlich abgeschworen hatten, nach ein wenig Irrationalität sehnten, so wie Gläserrücken und Zungenrede im technik- und wissenschaftsbegeisterten 19. Jahrhundert in Mode kamen. Für den Althistoriker Arnaldo Momigliano waren Figulus und seine Freunde Männer von Welt. Ähnlich den einfachen Leuten, die sich magischer Praktiken wie Fluchtäfelchen bedienten, erlebten sie in den unberechenbaren Zeitläuften der späten Republik einen Kontrollverlust, aus dem ihnen die traditionelle Religion keinen Ausweg zu bieten schien. Sie wollten es aber ganz genau wissen. Deshalb beschäftigte sich ein angesehener Intellektueller wie Figulus mit Methoden der Mantik, Astrologie, Traumdeutung, Vogel- und Eingeweideschau. Caesar dürfte darüber milde gelächelt haben. Zwar ließ er den alten Pompeianer in der Verbannung sterben, eine Bedrohung dürfte er in ihm aber nicht gesehen haben. Keinen Menschen als Herrn. Ganz anders, nämlich brandgefährlich, waren zwei Gruppen, die nach der Zeitenwende in der Provinz Judäa, weit im Osten des Imperiums, Unruhe stifteten. Gemeinsam mit Syrien war Judäa unter römische Herrschaft geraten, nachdem Pompeius, 63 vor Christus, Mithradates den 6. Eupator von Pontos, endgültig besiegt und die Reste des einst mächtigen Seleukidenreichs annektiert hatte. Während Syrien als Provinz direkt einem römischen Statthalter unterstellt wurde, behielt Judäa seine schon unter den Seleukiden gewahrte Autonomie unter der einheimischen Priesterdynastie der Hasmoniden. Das Land mit dem Tempel in Jerusalem als politischem und religiösem Mittelpunkt wurde ein Klientelstaat des römischen Imperiums. Wie aufgeheizt das politische Klima im jüdischen Tempelstaat war und wie leicht sich die neuen Herren dort in die Nesseln setzen konnten, musste bereits Pompeius erfahren. In dem Land wütete ein Bürgerkrieg zwischen dem Priesterkönig, Johannes Hyrkanus II., und seinem Bruder Aristobulos, in den die neue Besatzungsmacht prompt hineingezogen wurde. Die Sache wurde dadurch nicht besser, als sich römische Magistrate von Aristobulos bestechen ließen und der Konflikt dermaßen außer Kontrolle geriet, dass die Römer den Tempel 3 Monate lang belagerten und am Ende ein Blutbad mit 12.000 toten Juden anrichteten. Zu allem Unglück betrat Pompeius nach vollbrachter Tat auch noch das Allerheiligste des Tempels, für Juden ein unerhörtes Sakrileg. Der Grundstein zu einer gemeinsamen Geschichte der Missverständnisse und des Misstrauens war gelegt. Mit einer Mischung aus Opportunismus und Brutalität gelang es Herodes, genannt der Große, als von Marcus Antonius 40 vor Christus eingesetztem und von dem jungen Caesar 31 bestätigtem König, das ethnisch, kulturell und religiös zerrissene Judäa in einem prekären Gleichgewicht zu halten. Es gab im Land nicht nur Polytheisten, Hellenes, deren Ansiedlung Herodes tatkräftig förderte, und Juden, sondern obendrein auch Juden mit höchst unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie das Judentum zu praktizieren sei und wie ein guter Jude zu leben habe. Es treiben nämlich bei den Juden 3 Gruppen Philosophie, erklärt Flavius Josephus, selbst Jude, Teilnehmer am und Chronist des jüdischen Krieges, seinem in der griechischen Philosophie mit ihren Schulen bewanderten nichtjüdischen Publikum die religiös-weltanschaulichen Zerklüftungen unter den Juden. Die Anhänger der ersten heißen Pharisäer, die der zweiten Sadduzäer. Die 3. Gruppe aber, die sich in der Tat nach allgemeinem Urteil eines besonders heiligen Wandels befleißigt, heißen Essener. Sie sind gebürtige Juden, untereinander aber noch enger in Liebe verbunden als die anderen. Die Essener grenzen sich konsequent von allen anderen, auch Juden, ab. Sie haben kein geschlossenes Siedlungsgebiet, sondern wohnen über das ganze Land verteilt. Die Gruppe befolgt in ihrem Alltagsleben strikte Regeln, ist ganz der Wahrheit verpflichtet und streng hierarchisch organisiert. Sie fordert vollständige Unterwerfung, die sich im rigiden Initiationsritual äußert, das Josephus ebenfalls beschreibt. Wer sich um Aufnahme bewirbt, muss erst ein Jahr in Einsamkeit nach den Regeln der Gemeinschaft leben. Hat er seine Standhaftigkeit unter Beweis gestellt, wird er auf Probe aufgenommen, aber weitere 2 Jahre lang einer Charakterprüfung unterzogen. Dann muss er furchtbare Eide auf die Gemeinschaft, die Wahrheit und die Gerechtigkeit schwören und darauf, den Gefährten nie etwas zu verheimlichen. Wer sich einer Verfehlung schuldig macht, wird ohne Vorwarnung aus der Gemeinschaft ausgestoßen. Der Bericht des Historiographen über die Essener verdeutlicht die im jüdischen Monotheismus tief verwurzelte Tendenz zur Absonderung und zur Sektenbildung. Kleine, aber gut organisierte Gruppen beanspruchten für sich das Monopol auf die richtige Deutung der Heiligen Schriften. Bei den Essenern wandte sich das Streben nach einem gottgefälligen Leben nach innen. Man sonderte sich von der Gesellschaft ab und folgte eigenen Regeln, störte sich aber nicht daran, wenn die Umwelt ihren Gesetzen treu blieb. Solche Toleranz praktizierten aber längst nicht alle Gruppen, die um die Zeitenwende in Judäa wie Pilze aus dem Boden schossen. Schlüsselereignis für die weitere Entwicklung war der Tod Herodes des Großen. Der König starb 4 v. Chr. und hinterließ das Reich seinen 3 Söhnen, von denen keiner über die Durchsetzungsstärke und Wendigkeit des Vaters verfügte. Augustus unterstellte deshalb 6 n. Chr. Judäa als Provinz direkter römischer Kontrolle. Der Präfekt in Jerusalem war dem Statthalter Syriens gegenüber verantwortlich. Unter den Juden gab es viele, die den Verlust der staatlichen Autonomie als inakzeptabel betrachteten. Der radikale Flügel der Pharisäer organisierte sich unter der Führung eines Galiläers namens Juda in einer Guerilla-Organisation, die bald landauf, landab unter dem Namen Eiferer, hebräisch Kanaim, griechisch Zeloten, bekannt war. Josephus führt sie als 4. Philosophenschule in seiner Liste. Außer diesen 3 Schulen gründete der Galiläer Juda eine 4., deren Anhänger in allen übrigen Punkten mit den Pharisäern übereinstimmen, aber fanatisch an der Freiheit hängen und Gott allein als ihren Herrn und König anerkennen. Sie nehmen jede erdenkliche Todesart auf sich und stören sich nicht daran, selbst ihre Angehörigen und Freunde zu ermorden, solange sie nur keinen Menschen als Herrn anerkennen müssen. Die Zeloten hätten, fährt Josephus fort, für erhebliche Unruhe im Land gesorgt und immer wieder Aufstände gegen die römische Besatzungsmacht angezettelt. Judäa sei durch ihre Aktivität zu einer Brutstätte von Kriminellen geworden, die sich überall um Hassprediger und gemeine Räuber geschart hätten. Den Römern seien sie weniger schädlich gewesen als den eigenen Landsleuten, die nur ihre Ruhe hätten haben wollen. Josephus selbst, Vertreter der mit den Römern kollaborierenden Oberschicht, sieht im Unruhepotenzial von Guerillagruppen wie den Zeloten die Hauptursache für die sich stetig verschlechternde Sicherheitslage im Land. Weil sich deshalb auch die Wirtschaft in der Provinz im steilen Sinkflug befand, vermengten sich mit politischen und religiösen vermehrt auch soziale Unruhen. Als besonders radikaler Arm der Zeloten rotteten sich in den 50er Jahren des 1. Jahrhunderts n. Chr. die Messerstecher zusammen, Sicarii, von lateinisch Sica, Messer, Dolch. Anders als die Mehrheit der Zeloten richteten sich deren Aktivitäten vor allem gegen andere Juden. Ihr Ziel war die Beseitigung der enormen sozialen Unterschiede, ihre Mordopfer deshalb vorzugsweise Angehörige der jüdischen Oberschicht. Abermals informiert uns Josephus über ihren Modus operandi, der fatal an modernen Terrorismus erinnert. Kaum war das Land von einer Räuberbande, die 20 Jahre lang ihr Unwesen getrieben hatte, gesäubert, da wuchs in Jerusalem eine neue Gattung von Räubern empor, die sogenannten Sikarier. Am helllichten Tag und mitten in der Stadt mordeten sie die Menschen. Besonders an den Festen mischten sie sich unter die Menge und stachen mit kleinen Dolchen, die sie unter ihren Kleidern verborgen hielten, ihre Gegner nieder. Brachen diese dann zusammen, so verwandelten sich die Mörder in einen Teil der aufgebrachten Menge, denn sie waren wegen ihrer sonstigen Unauffälligkeit völlig unverdächtig. Ihr erstes Opfer war der Hohepriester Jonathan. Nach ihm wurden täglich viele umgebracht. Aber noch schlimmer als die Mordfälle selbst war die Furcht davor, denn jeder erwartete, wie im Krieg, stündlich den Tod. Für Josephus waren es also weniger die Morde an sich, als vielmehr das aus ihnen erwachsene Misstrauen und die allgemeine Unsicherheit, durch die Judäa zum unregierbaren Notstandsgebiet wurde. Die mächtigen Familien legten sich angesichts der auf der Straße grassierenden Gewalt eigene Milizen zu, mit denen sie regelrechte Privatkriege anzettelten. Klar und anschaulich beschreibt der Historiograph, wie innerjüdische Konflikte, religiöser Fanatismus, soziale Problemlagen und die Unfähigkeit der römischen Besatzungsmacht, die durch jahrzehntelanges Missmanagement zudem immer weiter Öl ins Feuer gegossen hatte, den Druck im Kessel steigen ließen, bis schließlich die Explosion unvermeidlich war. Den unmittelbaren Anlass lieferte 66 nach Christus die Plünderung des Tempelschatzes durch den Prokurator Gessius Florus, der sich nicht anders zu helfen wusste, weil das Steueraufkommen der Provinz dramatisch zurückgegangen war. In Jerusalem brach ein Aufstand aus. Zugleich entbrannten in der multikulturellen Hafenstadt Caesarea Konflikte zwischen Juden und Nichtjuden um den Zugang zu einer Synagoge, die sich in Straßenkämpfen entluden. Die Aufstände breiteten sich rasend schnell auch über das flache Land aus, und allenthalben standen Zikarier in vorderster Front. Sie bemächtigten sich der von Herodes errichteten, fast uneinnehmbaren Festung Massada und brachen nach kurzen Kämpfen gegen die völlig überforderte römische Garnison auch Jerusalem unter ihre Kontrolle. Erst mit massivem Militäreinsatz konnten die Römer Stück für Stück die Kontrolle zurückerlangen, bis sich im März 70 nach Christus endlich der Belagerungsring um Jerusalem schloss. Während die Römer ihre Kriegsmaschinen um die Stadt aufbauten und Wälle errichteten, feierte im Innern Jerusalems das Sektierertum fröhliche Urstände. Um den Zikarier Simon bar Giora sowie die Zeloten Johannes ben Levi und Eleazar ben Simon scharten sich Milizen, die unterschiedliche Teile der Stadt besetzt hielten und sich gegenseitig bis aufs Messer bekämpften. Obwohl sich in Jerusalem die Belagerten gegenseitig belagerten, kämpften sie verbissen gegen die Römer. Der Widerstand erlahmte erst im September, als nach sechsmonatiger Belagerung Jerusalem ausgehungert und die Kräfte der Verteidiger erschöpft waren. Die Stadt wurde schließlich erobert, der Tempel ein Raub der Flammen. In Massada harrten die Sikarier noch bis 74 nach Christus aus. Bevor die Römer die Festung erstürmten, sollen sich die letzten 960 Kämpfer mit ihren Frauen und Kindern in einem Massensuizid das Leben genommen haben. Damit endete die Geschichte der Sikarier, nicht aber die des jüdischen Widerstands gegen Rom, der noch zweimal aufflammte und unzählige Menschenleben forderte. Im Diaspora-Aufstand 115 bis 117 und im Bar-Kochba-Aufstand 132 bis 135. Nirgendwo war die Durchsetzung römischer Herrschaft auf so viel Widerstand gestoßen wie in dem kleinen Land weit im Osten. Kapitel 8: Angebote, die man nicht ablehnen kann. Von Korruption und organisiertem Verbrechen. Bei aller Kritik an den Juden erkennt Flavius Josephus auch an, dass die Römer ein erhebliches Maß Mitschuld an der eskalierenden Situation in Judäa tragen. Sie hätten nämlich stets nur zweit- und drittklassiges Verwaltungspersonal nach Judäa entsandt, Präfekten und Prokuratoren, die als ihr vorrangiges Ziel betrachtet hätten, nach getaner Arbeit der Provinz als reiche Leute den Rücken zu kehren und deren Korruptheit nur von ihrer Unfähigkeit übertroffen worden sei. Bestechlichkeit, Ignoranz, Überheblichkeit. Dieser unselige Dreiklang zeichnete die 14 Präfekten und Prokuratoren aus, die zwischen 6 und 66 nach Christus mit einer kurzen Unterbrechung an der Spitze der Provinz standen. Keine Schlechtigkeit, die er nicht begangen hätte. 62 nach Christus, 4 Jahre vor Ausbruch des Krieges, starb Prokurator Porcius Festus, und Nero setzte Lucceius Albinus, der zuvor in Ägypten gedient hatte, als neuen Statthalter ein. Man kann sich keine Schlechtigkeit vorstellen, die er nicht begangen hätte, berichtet Flavius Josephus über den Mann. Er habe nicht nur die Provinz und ihre Bevölkerung nach Strich und Faden ausgeplündert und alle möglichen Sonderabgaben erhoben, sondern auch Schwerverbrecher aus dem Gefängnis entlassen, wenn ihre Familien bereit waren, dafür zu zahlen. Nur wer nicht zahlen konnte, wurde als Verbrecher in den Gefängnissen zurückgehalten. Albinus war es egal, von wem er bestochen wurde, Hauptsache die Summe stimmte. 2 Jahre später, 64, und 2 Jahre vor Ausbruch des Krieges, wurde Albinus durch Gessius Florus abgelöst. Im Vergleich mit seinem Nachfolger Gessius Florus musste Albinus als höchst ehrenwerter Mann erscheinen, urteilt Josephus. Albinus habe nämlich seine Untaten wenigstens im Geheimen verübt. Gessius dagegen brüstete sich mit seinen Verbrechen gegen das Volk und ließ, gerade als ob er zum Henker, Verurteilter bestimmt sei, keine Gelegenheit zu Raub und Misshandlung ungenutzt. Gessius sei grausam, unverschämt und ein notorischer Lügner gewesen. Ganze Städte plünderte er aus und große Volksteile richtete er zugrunde. Gessius' Habgier sei es zu verdanken gewesen, dass in Judäa ganze Städte verödeten, während die Menschen das Weite suchten und in andere Provinzen auswanderten. Albinus und Florus sind nur 2 Beispiele für römische Magistrate mit einer vor allem eigenen Interessen verpflichteten Amtsauffassung. Über Quinctilius Varus, der 9 nach Christus dem Cherusker Arminius in der Schlacht im Teutoburger Wald unterlegen war und von ca. 7 bis 5 vor Christus als Statthalter von Syria gedient hatte, schrieb sein Zeitgenosse, der Historiograph Velleius Paterculus, er habe als armer Mann das reiche Syrien betreten und als reicher Mann das arme Syrien verlassen. Viele dachten so. Ein Amt in den zur Zeit des jüdischen Krieges 36 Provinzen galt als einträgliche Geldquelle, nachdem die senatorische Karriere zuvor ein verlustreiches Zusatzgeschäft gewesen war. Die Magistraturen der senatorischen Ämterlaufbahn in Rom wurden nicht bezahlt, sondern kosteten die Amtsträger Unsummen von Geld. Schadlos halten für diese Passiva konnten sie sich nur als Statthalter einer Provinz. Warum also sollte man Rücksicht auf die Provinzbewohner nehmen, wenn einem nach dem abgeleisteten Amtsjahr als Prätor oder Konsul das Losglück hold war und man eine wohlhabende Provinz ergattert hatte? Amtsmissbrauch von Magistraten gegenüber römischen Bürgern war durch die in die republikanische Verfassung eingebauten Checks and Balances eigentlich kaum möglich. Doch waren Roms italische Bundesgenossen nicht durch entsprechende Vorkehrungen geschützt, sodass schon in der Frühphase der römischen Expansion ab und zu versucht wurde, Amtsträger mit Geld zu bestechen. Wesentlich häufiger wurden solche Vorkommnisse, seit Rom nach dem Ende des Ersten Punischen Krieges 241 vor Christus mit Sizilien, Sardinien und Korsika seine ersten überseeischen Besitzungen erworben und sie als Amtsbezirke für Magistrate, lateinisch Provinciae, eingerichtet hatte. Jetzt wurden auch immer wieder Fälle ruchbar, in denen Statthalter und ihr Verwaltungspersonal durch Gewaltandrohung die Provinzialen zu Zahlungen erpressten. Mit allerlei miesen Tricks versuchten Beamte, ihre Provinzen auszupressen wie reife Früchte. Sie missbrauchten ihre richterliche Tätigkeit, um Bestechungsgelder zu kassieren, sie nutzten ihr Recht, den Provinzialen etwa für Straßenbauten, im Kriegsfall oder für die Bekämpfung von Seeräubern außerordentliche Abgaben aufzuerlegen und Zölle zu erheben. Sie tätigten Scheinkäufe und requirierten Kunstwerke, vorgeblich im Auftrag des Staates. Fast genauso alt waren Bestrebungen, dem Missstand mit gesetzlichen Regelungen abzuhelfen. Römischen Magistraten war generell die Annahme von Geschenken untersagt. Wer es trotzdem tat, konnte zivilrechtlich auf Rückgabe des Empfangenen verklagt werden. Auch Provinzialen konnten solche Prozesse anstrengen und geflossene Gelder zurückfordern, doch blieb ihnen oft der Erfolg versagt, weil der Senat, vor dem bei Rückforderungsvergehen, repetundarum crimina, die Klage geführt wurde, oft übermäßig beschäftigt war und sowieso der Grundsatz galt, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Schließlich waren auch die inkriminierten Magistrate römische Senatoren. Eine erste Erleichterung brachte die Lex Calpurnia de Pecuniis Repetundis von 149 vor Christus. Sie schuf einen ständigen Gerichtshof für Repetundenklagen, dem ein Prätor vorsaß. Die Richter waren noch immer Senatoren, konnten sich aber nicht länger damit herausreden, sie hätten für Klagen der Provinzialen keine Zeit. 2 Gesetze, die gegen Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus erlassen wurden, stärkten die Position der Opfer weiter. Das wichtigere der beiden, die Lex Aquilia Repetundarum von 122 v. Chr., bewährte Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit im Amt mit Strafe und sah die Einrichtung eines Gerichtshofes unter Vorsitz eines Prätors vor, dem insgesamt 450 nicht-senatorische Richter angehörten. Strafbar waren neben der Bestechlichkeit auch die Unterschlagung von Geldern und die Inkaufnahme von Interessenkonflikten durch Handelstätigkeit oder Kreditgeschäfte während der Amtsdauer. Diese Bestimmungen wurden durch ein Gesetz Sullas von 81 v. Chr. Noch einmal konkretisiert und verschärft. Nach der Lex Cornelia Repetundarum wurden etliche hochrangige Senatoren angeklagt. Gnaeus Cornelius Dolabella, Konsul 81 v. Chr., wurde wegen seines räuberischen Amtsgebarens in Kilikien vor Gericht zitiert und am Ende schuldig gesprochen. Marcus Aurelius Cotta, Konsul 74 v. Chr., wegen Unterschlagung aus dem Senat geworfen und zur Verbannung verurteilt. Gaius Licinius Marcer, Prätor 68 v. Chr. Und ein berühmter Geschichtsschreiber, wurde von Cicero verklagt und wegen Bestechlichkeit und Erpressung verurteilt. Er beging Selbstmord. Auch Catilinas erste Bewerbung um den Konsulat scheiterte wegen eines anhängigen Repetuntenverfahrens. Der prominenteste Korruptionsfall der späten Republik war die Causa Verres, durch die Cicero 70 v. Chr. Schlagartig Bekanntheit erlangte. Der Senator Gaius Verres hatte von 73 bis 71 v. Chr. Als Proprätor auf Sizilien amtiert. Kaum war er nach Rom zurückgekehrt, suchte eine Delegation aus mehreren sizilischen Städten Cicero auf und erhob schwerwiegende Anschuldigungen gegen Verres. Sie wandten sich an den ehrgeizigen Nachwuchspolitiker mit der Bitte, sie vor dem Repetuntengericht gegen Verres zu vertreten. Cicero, der einige Jahre zuvor selbst als Quästor auf Sizilien gedient und sich durch seine integre Amtsführung die Zuneigung der Provinzialen erworben hatte, willigte ein und vertrat in dem 70 v. Chr. Eröffneten Prozess die Anklage. Hinter Verres standen die Schwergewichte der konservativen Senatsmehrheit. Verteidigt wurde er von Quintus Hortensius Hortalus, dem bekanntesten Redner seiner Generation. Die Prozessleitung oblag dem Prätor Manlius Aquilius Glabrio. Sämtliche Informationen über Leben und Charakter stammen aus Ciceros beiden Reden gegen Verres, von denen er die erste tatsächlich vor dem Repetuntengerichtshof hielt. Die zweite ist die nachträgliche Ausarbeitung einer Materialsammlung, die Cicero für den Fall vorbereitet hatte, dass sich Verres nicht unmittelbar nach der Beweisaufnahme dem Verfahren durch Exil in Gallien entzogen hätte. Das Bild, das Cicero von seinem Prozessgegner zeichnet, dient der Diffamierung und ist schon deshalb mit erheblicher Vorsicht zu genießen. Dass Verres angeblich dem Glücksspiel verfallen war und mit Prostituierten verkehrte, gehörte zum gängigen Repertoire des Genres, sollte also nicht unbedingt auf die Goldwaage gelegt werden. Einigermaßen festzustehen scheinen hingegen die folgenden Stationen von Verres Laufbahn. Der zum Zeitpunkt des Verfahrens etwa 50-jährige Verres hatte zunächst als Gefolgsmann von Marius Karriere gemacht, war aber rechtzeitig in Sullas Lager eingeschwenkt, um unter dem Diktator zügig weiter aufzusteigen. 80 v. Chr. War Gnaeus Cornelius Dolabella Statthalter von Kilikien geworden und hatte Verres eine Stelle als Legat in seinem Stab verschafft. Von beiden hieß es, sie hätten ihre Ämter missbraucht, um sich zu bereichern, doch rettete Verres die eigene Haut, indem er vor Gericht gegen seinen ehemaligen Chef aussagte. Gequält und unterdrückt. Als Verres 74 v. Chr. Zum Prätor gewählt wurde, sollen reichlich Bestechungsgelder geflossen sein. Er versah sein Amt parteiisch und ganz im Sinne der Senatsmehrheit, was die Kollegen nach Ablauf seines Amtsjahres mit der lukrativen Proprätur auf Sizilien belohnten. Die Provinz mit ihren großen Latifundien, auf denen Heere von Sklaven arbeiteten, war zum wichtigsten Getreidelieferanten für die stets hungrige Hauptstadt Rom avanciert und schon deshalb für das expandierende Imperium von herausragender Bedeutung. Gegen die Usancen amtierte Verres ein zweites Jahr als Statthalter, weil Italien Ende der 70er Jahre durch den Spartakusaufstand erschüttert wurde, der erst 71 v. Chr. Eingedämmt werden konnte. Schon im Vorfeld versuchten Verres Freunde im Senat, Einfluss auf das Verfahren zu gewinnen. Sie arbeiteten hartnäckig daran, Cicero das Mandat zu entziehen und waren bemüht, die Zulassung des Verfahrens zu verschleppen, weil Hortensius selbst designierter Konsul für 69 vor Christus war und der für Repetuntenprozesse zuständige Prätor dann ebenfalls ihrem Lager nahestehen würde. Veris arbeitete auch in die Hände, dass die Repetuntengerichtshöfe inzwischen wieder, anders als es die Lex Aquilia bestimmt hatte, ausschließlich mit Senatoren besetzt waren. Cicero setzte sich aber durch. Der Prätor Glabrio ließ im Februar 70 Ciceros Anklage zu, setzte den Prozess noch für dasselbe Jahr an und räumte ihm als Vertreter der Geschädigten 110 Tage Zeit ein, um seine Anklage vorzubereiten. Cicero nutzte die Zeit für eine 2,5-monatige Reise quer durch Sizilien, um belastendes Material gegen Verres sammeln und Informationen aus erster Hand zusammentragen zu können. Das Sündenregister des Ex-Proprätors, das Cicero auf diese Weise erhob, konnte sich sehen lassen. Verres nahm Bestechungsgelder von der Stadt Messana an und befreite die Bürger von der Verpflichtung, ein Schiff samt Besatzung für den Kampf gegen die im Tyrrhenischen Meer ihr Unwesen treibenden Piraten zu stellen. Sein Flottenbefehlshaber Kleomenes versagte dermaßen, dass es den Seeräubern gelang, die wichtige Hafenstadt Syrakus zu plündern. Vor dem Hintergrund der in Italien tobenden Kämpfe gegen Spartacus ließ er Sklaven auf Sizilien verhaften, indem er sie fälschlich beschuldigte, sie würden mit den Rebellen gemeinsame Sache machen. Erst gegen Zahlung hoher Bestechungssummen setzte er sie wieder frei. Schiffe mit wertvoller Ladung ließ Verres unter dem Vorwand kapern, sie würden den abtrünnigen Sulla-Gegner Quintus Sertorius beliefern, der in Spanien einen Bürgerkrieg gegen die Zentralregierung in Rom führte. Als einer der Betroffenen, der römische Bürger Publius Gavius, dem die Flucht aus den Steinbrüchen von Syrakus gelungen war, den Skandal der gekaperten Schiffe öffentlich machte, ließ ihn Verres auspeitschen und kreuzigen, obwohl römische Bürger gegen diese Strafen und derartige Behördenwillkür durch das Gesetz geschützt waren. In der zweiten Rede gegen Verres schildert Cicero den Justizmord an Gavius in düsteren Farben. Noch am Kreuz habe er gebrüllt: Ich bin ein römischer Bürger. Civis Romanus sum. Den Satz hat nicht zufällig John F. Kennedy in seiner berühmten Berliner Rede vom 26. Juni 1963 als kraftvolles Plädoyer für die Freiheit zitiert. Einen anderen römischen Bürger, Gaius Servilius, Kaufmann aus Panormus, Palermo, lässt Verres von seinen Lektoren auf dem Forum von Lilibaion derart misshandeln, dass er später an seinen Verletzungen stirbt. Servilius hat sich kritisch über Verres geäußert und ist denunziert worden. Prompt wird er vorgeladen. Als der Kaufmann sich gegen die Behandlung durch die Obrigkeit zur Wehr setzen will, werden die Lektoren handgreiflich. Während er in diesem Sinne noch spricht, treten die 6 Lektoren um ihn herum, lauter robuste, in Prügeln und Peitschen wohlgeübte Kerle, und schlagen aus Leibeskräften mit Ruten auf ihn ein. Endlich fing der Oberscherge, der schon mehrfach erwähnte Sextius, an, mit dem Knauf seines Stockes dem Unglücklichen heftig auf die Augen zu schlagen, bis dieser blutüberströmt zu Boden sank. Während er noch dalag, droschen die Bluthunde weiter auf ihn ein, bis er sich auf jedes Verfahren einlassen würde. Schließlich war er so zugerichtet, dass man ihn für tot hielt und vom Platz trug. Kurze Zeit später gab er tatsächlich seinen Geist auf. Besonders hatte es Verres auf die Kunstwerke der an Kultur und Geschichte reichen Insel abgesehen. Der vierte Teil von Ciceros zweiter Rede gegen Verres befasst sich mit dem, was Verres selbst eine Liebhaberei, Studium, nennt, seine Freunde eine Krankheit, Morbus, und Leidenschaft, Insania, die Sizilianer einen Raubzug, Latrocinium. Schon in seinen vorherigen Ämtern hat Verres aus Kilikien und Griechenland allerlei Kunstschätze in seine Liegenschaften in Rom und Italien expedieren lassen. Auf Sizilien betrieb er den Kunstraub gewerbsmäßig. Schmuck, Textilien, Gemälde, Statuen, Möbel, Waffen und wertvolle Gefäße, alles, was nicht nied- und nagelfest war, versuchte der Statthalter mit schmutzigen Tricks in seinen Besitz zu bringen. Während seiner Recherchen auf Sizilien betrieb Cicero, um Verres das Handwerk zu legen, regelrechte Provenienzforschung. In Segesta wurde seit ältester Zeit eine eiserne Statue der Göttin Artemis aufbewahrt, für die Römer Diana, die man seit ältester Zeit in höchsten Ehren hielt und die außerdem mit seltener Kunstfertigkeit und Geschicklichkeit hergestellt worden war. Cicero rekonstruiert im Detail die wechselvolle Geschichte dieses Kunstwerkes. Die Karthager hätten, nachdem sie Segesta im Krieg besiegt hatten, die Stadt zerstört und das Bild in ihre Heimat gebracht, wo es wegen seiner Schönheit weiter Verehrung fand. Jahrhunderte später habe Scipio Aemilianus, der Sieger über Karthago im Dritten Punischen Krieg, den Sizilianern alle Kunstwerke rückübereignet, die Karthager auf der Insel gestohlen hatten, darunter auch die Artemis von Segesta. Die Segestaner hätten sie in den Tempel zurückgestellt und auf einem hohen Sockel platziert, auf dem der Name ihres Gönners Scipio eingraviert sei. Als Cicero während seiner Amtszeit als Quästor Segesta besucht habe, habe man ihn voll Stolz als erstes zu dieser Statue geführt. Alter und Heiligkeit schützten die Artemis nicht vor Verres Begehrlichkeiten. Kaum wurde er der Statue ansichtig, wollte Verres sie haben. Zuerst versuchte er es im Guten. Er befahl den städtischen Beamten, die Artemis abzumontieren und ihm zu übergeben. Einen größeren Gefallen könne man ihm gar nicht tun. Als die Segestaner erklärten, das sei ihnen strengstens verboten und sich auch noch auf Scipio als ihren Wohltäter beriefen, drohte Verres ihnen. Der Statthalter lässt in seinen Forderungen nicht nach, so dass sich schließlich der Stadtrat mit der Angelegenheit befasst. Auch dort erteilt man Verres eine Absage. Der wütende Proprätor bürdet den Segestanern allerlei Lasten auf und schikaniert die Bürger der Stadt. Als er damit droht, er werde die Stadt ausradieren, geben sie endlich nach und händigen ihm, unter großem Jammer und Seufzen der gesamten Bürgerschaft, unter vielen Tränen und Klagen aller Männer und Frauen, das Standbild aus. Geschickt erinnert in diesem Kontext Cicero einen der Prozessbevollmächtigten des Verres, den jungen Publius Cornelius Scipio Nascia, daran, was sein entfernter Verwandter Scipio Aemilianus für die Segestaner getan hatte. Es sei doch eine Schande, dass ein, nach den Maßstäben von Roms feiner Gesellschaft, Nobody wie er, Cicero, ausgerechnet einen Aristokraten wie Scipio mit solchem Stammbaum daran erinnern müsse, welche Verantwortung Scipio Aemilianus mit seinem Sinn für Gerechtigkeit den Nachkommen auferlegt habe. Scipio Nascia sollte sich seines großen Vorfahren später übrigens tatsächlich würdig erweisen. Denn er war es, der Cicero in seinem Konsulatsjahr vor dem Attentat warnte, das Catilina auf ihn geplant hatte. Noch drastischer illustriert ein zweiter Vorgang Verres krankhaftes Streben, Kunstwerke von herausragendem Wert in seinen Besitz zu bringen. In der zentralsizilischen Stadt Henna befand sich ein Heiligtum der Demeter, der Göttin des Ackerbaus, das nicht nur auf der Insel, sondern weit über sie hinaus berühmt war und Scharen von Pilgern anzog. In dem Tempel befanden sich mehrere Statuen, eine große und vortreffliche, aber nicht sonderlich alte, aus Marmor und eine aus Metall, mäßig groß und sehr schön gearbeitet, mit Fackeln, ein sehr altes Stück. Außerdem standen vor dem Tempel zwei weitere Götterbilder, eine Statue der Demeter und eine des Heroen Triptolemos, der als Verbreiter des Ackerbaus galt. Wunderschöne und sehr große Werke. Die metallene Demeter-Statue aus dem Innern des Tempels ließ Verres abmontieren und wegschaffen. Die beiden Standbilder vor dem Tempel waren zu sperrig dazu, doch ließ er der Demeter-Statue eine kleine Nike abschlagen, die sie in der Hand hielt, und nahm sie mit. Für die Bürger von Henna war der Frevel der Höhepunkt der von Skandalen überschatteten Amtszeit des Proprätors. Nicht die Steuerforderungen, nicht die Fortnahme ihres Besitzes, nicht die ungerechten Urteile, nicht seine ungestümen Gelüste, nicht die Gewalt, nicht die Kränkungen, mit denen man sie gequält und unterdrückt habe, beklagten sie. Die Majestät der Demeter, die Altehrwürdigkeit des Kultes, die gottfürchtige Verehrung dieses Heiligtums, wollten sie dadurch gesühnt sehen, dass dieser dreiste Schwerverbrecher zur Rechenschaft gezogen werde. Cicero brachte Bewohner Siziliens nach Rom, damit sie vor Gericht diese und noch viele andere ungeheuerliche Vorkommnisse bezeugen konnten. Um zu verhindern, dass sich die Verhandlung bis ins nächste Jahr hinzog, beantragte er, dass die Beweisaufnahme direkt nach seinem Anklageplädoyer beginnen konnte, bevor die Gegenseite Gelegenheit zur Erwiderung erhalten würde. Glabrio genehmigte diesen Antrag. »Ihr«, ruft Cicero in seiner Rede am 5. August 70 vor Christus den Richtern zu, zu denen ich jetzt spreche, könnt den Schandfleck von der Ehre eures Standes abwaschen, könnt diesen Stand auf Jahre hinaus wieder retten. Dann fasst er die Vorwürfe gegen Verres zusammen. Hierin also besteht meine Anklage für diesen ersten Termin. Ich behaupte, Gaius Verres hat zahlreiche Grausamkeiten und andere Verbrechen an römischen Bürgern wie an Bewohnern der verbündeten Gemeinden begangen, hat sich an Göttern und Menschen auf frevlerische Weise versündigt, hat sich schließlich 40 Millionen Sesterzen in Sizilien widerrechtlich angeeignet. Zur Beweisaufnahme, die bis zum 13. August dauerte, vernahm Cicero die Zeugen. Sie bestätigten Punkt für Punkt die Vorwürfe und zeichneten ein finsteres Bild von Verres Statthalterschaft. Angesichts der Beweislage stand fest, dass die Schlacht für den Ex-Statthalter verloren war. Hortensius empfahl seinem Mandanten, die Stadt sofort zu verlassen und ins Exil nach Massilia, Marseille, zu gehen. Immerhin, sein beträchtliches Vermögen durfte er mitnehmen. Deshalb konnte das Gericht am Ende lediglich 3 Millionen Sesterzen pfänden, eine bescheidene Summe angesichts des Schadens von 40 Millionen Sesterzen, den er auf Sizilien angerichtet hatte. Die Macht des Geldes. Die Könige Numidiens waren notorisch langlebig. Massinissa, Roms Bundesgenosse, während des Zweiten und Dritten Punischen Krieges, hatte das Land im heutigen Algerien von 201 bis 149 vor Christus fest im Griff gehabt. Sein Sohn Micipsa regierte bis 118. Numidien war aber auch in höchstem Maße anfällig für Familienfehden im Herrscherhaus, die das Land, immer wenn Thronwechsel anstanden, zum Kriegsgebiet machten. So geschah es auch, als Micipsa zu seinen Ahnen ging. Jugurtha, unehelicher Sohn des Königs und später von diesem adoptiert, rang mit beiden legitimen Söhnen Micipsas, Hiempsal und Adherbal, um die Macht. Er ließ Hiempsal ermorden, Adherbal gelang die Flucht. Durch römische Vermittlung wurde das Reich zwischen den feindlichen Brüdern geteilt. Doch der Friede war brüchig. 112 vor Christus griff Jugurtha Adherbals Landesteil an und nahm kampflos die Hauptstadt Cirta ein. Unter der Bevölkerung der Stadt, darunter viele römische Bürger und Italiker, ließ er ein Massaker anrichten. Zu Tode kam auch Adherbal. Für die Römer war das der Casus Belli. Der Konsul Lucius Calpurnius Bestia setzte 111 vor Christus mit einem Heer nach Afrika über und eröffnete die Kampfhandlungen gegen Jugurtha. Anfangs ging es zügig voran, die Römer machten viele Gefangene. Doch je länger der Krieg dauerte, desto weniger Elan zeigte der Konsul. Der Krieg schien sich festzufressen. Jugurtha verfügte, seit er an der Spitze eines numidischen Söldnerkontingents mit den Römern in Spanien gekämpft hatte, über exzellente Kontakte in die politische Klasse am Tiber. Die wusste er jetzt zu nutzen. Er hatte, noch während Bestia seine Truppen quer durch Italien Richtung Sizilien verfrachtete, seinen Sohn und zwei Freunde nach Rom gesandt und ihnen als Auftrag mit auf den Weg gegeben, die Macht des Geldes auf jeden Menschen auf die Probe zu stellen. Wie Sallust, der Chronist des Krieges, mitteilt. Weil sie keine Kapitulationserklärung überbrachten, ließ der Senat sie jedoch nicht vor. Dafür fanden Jugurthas Emissäre bei Bestia umso offenere Türen vor. Sallust schildert den Konsul als Mann mit vielen lobenswerten Eigenschaften. Er war erfahren, mutig, entschlossen und mit einem scharfen Intellekt bewaffnet. Doch all dies wurde durch sein größtes Laster zunichte gemacht: unersättliche Habgier. Jugurtha stellte Bestia und seinen Legaten Marcus Aemilius Scaurus mit hohen Geldsummen auf die Probe, die sie beide nicht bestanden. Sie ließen sich kaufen und schlossen mit Jugurtha einen Waffenstillstand, der später in Rom bestätigt wurde. Auch in diesem Falle hatte Jugurtha mit großzügigen Zahlungen an einflussreiche Magistrate glänzende Vorarbeit geleistet. Zur Unterzeichnung des Friedens kam der König höchstpersönlich nach Rom. Er hatte mit Bedacht seinen prächtigen Ornat gegen Lumpen eingetauscht, um Mitleid zu erregen. Trotzdem ging das Spiel nicht auf. Inzwischen hatte der ehrgeizige Politiker Spurius Postumius Albinus den Konsulat angetreten, den er mit einem Krieg in Afrika zu krönen gedachte. Deshalb stachelte er den in Rom lebenden Numider Massiva, einen Cousin Jugurthas, dazu an, den Thron für sich zu reklamieren. Jugurthas Reaktion darauf war ein Anschlag auf Massiva, der von Berufskillern mitten in Rom ermordet wurde. Damit war der Friede hinfällig. Postumius erhielt, wie gewünscht, sein Kommando. Doch wiederholten sich die Ereignisse des Vorjahres und es kam sogar noch schlimmer. Abermals zog sich der Krieg in die Länge, wieder munkelte man von unlauteren Machenschaften im Hintergrund. Doch diesmal erlitt das römische Heer zu allem Unglück noch eine krachende Niederlage, während Postumius den Kriegsschauplatz verlassen hatte, um die Konsulwahlen für das Folgejahr durchzuführen. Sein Bruder Aulus Postumius, der als Legat den Oberbefehl führte, musste einen Schmachfrieden unterzeichnen, den später der Senat widerrief. Für den Rest seiner Amtszeit war Spurius Postumius in Numidien zur Untätigkeit verurteilt. Der Konsul übergab seinem Nachfolger Metellus das Heer in einer denkbar schlechten Verfassung, wofür er und sein Bruder nach beider Rückkehr zur Rechenschaft gezogen wurden. Den Krieg brachte erst 105 vor Christus Gaius Marius als Konsul zu einem glücklichen Abschluss, und das auch erst, nachdem sein Quästor Sulla auf diplomatischem Weg die Auslieferung Jugurthas erreicht hatte. Für Sallust war das Bellum Jugurtinum ein Lehrstück über die Korrumpierbarkeit der senatorischen Elite, die in seinen Augen die maßgebliche Verantwortung für den Niedergang der Republik trug. Der Geschichtsschreiber war selbst Zeitzeuge ihres endgültigen Bankrotts in den Bürgerkriegen. Die Kritik an der Führungsschicht und ihrer moralischen Verkommenheit zieht sich durch sein Werk wie ein roter Faden. Freilich ließ sich mit Korruptionsvorwürfen auch trefflich politischer Missbrauch betreiben. 187 vor Christus geriet Lucius Cornelius Scipio Asiagenus ins Visier der Volkstribunen, die ein Ermittlungsverfahren gegen den Sieger von Magnesia einleiteten. Bei der kleinasiatischen Stadt hatte Lucius Scipio 190 vor Christus den Seleukidenkönig Antiochos III. So gründlich besiegt, dass Roms mächtigster Gegner um Frieden betteln musste. Die Vorwürfe lauteten, es habe Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung der kolossalen Kriegsbeute gegeben und Lucius habe in die eigene Tasche gewirtschaftet. Am Ende kam der Beschuldigte relativ glimpflich davon, er wurde lediglich zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Affäre bezieht ihre politische Brisanz daraus, dass Lucius Scipio der Bruder eines noch größeren war, Publius Cornelius Scipio Africanus, Sieger über Hannibal und nach dem Protokoll der Erste im Senat, Princeps Senatus. Auch das Finanzgebaren des Publius Scipio war kurz nach 187 vor Christus Gegenstand einer Untersuchung. Polybios, der allerdings mit der Familie eng verbandelte und daher nicht völlig unvoreingenommene Berichterstatter in der Sache, spricht in dem Zusammenhang von vielen böswilligen Beschuldigungen. Scipio war entrüstet. Er, der dem Fiskus Einkünfte in Millionenhöhe beschert hatte, sollte jetzt nachweisen, woher er lumpige 400.000 Sesterzen hatte. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Vorwürfe nie konkret wurden und dass sie sehr wohl in politischer Absicht erhoben worden sein können. Scipio Africanus war ein Römer, dem die Republik längst zu eng geworden war. Mit 31 zum Konsul gewählt, mit 33 Sieger in der Entscheidungsschlacht über Hannibal und mit gerade 38 Princeps Senatus, Scipio sprengte alle Maßstäbe, die bis dahin am Tiber gegolten hatten. Das machte ihn zu einer potenziellen Gefahr für die auf Konsens beruhende Republik. Wer garantierte, dass sich der strahlende Sieger von Zama jedes Mal wieder so widerstandslos ins Glied der römischen Aristokratie einreihen würde wie 202 vor Christus? Ballten sich in der Familie Scipio, die mit Publius und Lucius die beiden größten Kriegshelden ihrer Generation hervorgebracht hatte, nicht längst zu viel Autorität, Prestige und Einfluss? Denkbar also, dass die Standesgenossen mit den Unterschlagungsvorwürfen die Notbremse zogen, um zu verhindern, dass der Clan zu mächtig wurde. Man stieß den großen Scipio Africanus ganz ungeniert vom Sockel. Das Problem war weniger der Mann selbst, denn Scipio ließ nach außen wohl Allüren, aber keine Machtgelüste erkennen. Das Problem war der Sockel, weil er den Sieger von Zama über alle anderen erhob, ob er es wollte oder nicht. Inter arma enim silent leges. Polybius, der Schützling von Publius Scipios Adoptivenkel Scipio Aemilianus, war einer von 1000 Griechen, die 167 vor Christus infolge des dritten makedonischen Krieges als Geiseln nach Italien deportiert wurden. Dort fand der ehemalige Spitzenpolitiker des Achaischen Bundes gastliche Aufnahme im Haushalt von Scipios leiblichem Vater, Lucius Aemilius Paulus Macedonicus, und die Freundschaft des jungen, intellektuell ambitionierten Scipio. Polybius verkehrte mit der geistigen Elite im Rom des 2. Jahrhunderts und verfasste mit den Historien ein Geschichtswerk, das sich zur Aufgabe gesetzt hatte, den sensationellen Aufstieg der Römischen Republik zur Hegemonialmacht des Mittelmeers in nur reichlich 100 Jahren einem griechischen Publikum verständlich zu machen. Polybios interessierte sich bereits für Strukturgeschichte, als der Begriff noch lange nicht erfunden war. Er fragte weniger nach den Begebenheiten, die Roms Aufstieg säumten, sondern in erster Linie nach den Gegebenheiten, denen die Tiberrepublik ihr ungeheures Potenzial verdankte. Natürlich war er in der politischen Philosophie Platons und Aristoteles bestens bewandert. Als Griechen war es ihm selbstverständlich, dass die Leistungsfähigkeit eines Gemeinwesens mit seinem Institutionsgefüge steht und fällt, mit der Politeia. Schon Platon hatte drei Grundtypen von Politeia unterschieden: Monarchien, in denen einer herrscht, Aristokratien, in denen wenige, idealerweise die Besten, herrschen, und Demokratien, in denen alle Bürger herrschen, der Demos, das Volk. Im sechsten Buch seiner Historien entwirft Polybios ein Modell der Römischen Republik, das aus diesen drei Komponenten zusammengesetzt ist. Das Besondere an der Politeia der Römer sei, meint er, dass sie weder monarchisch noch aristokratisch noch demokratisch sei oder eben alles zugleich. Monarchisch mute das Regiment der Konsuln an, aristokratisch die Rolle des Senats und demokratisch die Macht des Volkes bei Wahlen und Abstimmungen. Alle drei Elemente hielten sich die Waage. Keines sei übermächtig, jedes durch die anderen eingehegt. Dadurch sei sichergestellt, dass die Republik nicht auf einen für sie gefährlichen Kurs abdrifte. Für Polybius war die sorgsam austarierte Mischverfassung der ausschlaggebende Faktor für den Aufstieg Roms zur Weltmacht. So überzeugend sein Modell auf den ersten Blick scheint, die Optik des Griechen hatte doch mit ihrer Fixierung auf den formalen Staatsaufbau einen blinden Fleck. Polybius unterschlägt in seiner Analyse nämlich die Bindekräfte, die in keinem Gesetz und in keiner Verfassung fixiert, dafür aber tief in der Gesellschaft am Wirken waren. Nah- und Treueverhältnisse, die horizontal zwischen Gleichen und vertikal zwischen Ungleichen bestanden und durch unbedingte Loyalität, Fides, zusammengehalten wurden. Das unsichtbare Band der Fides bestand zwischen Freunden, Amici, gleichen Ranges, sowie zwischen Patronen und Klienten. Sie war eine Ressource, die im politischen Konkurrenzkampf bedenkenlos mobilisiert wurde und über Erfolg oder Misserfolg ganzer Karrieren entschied. Niemand, der ein Amt anstrebte, warf einfach seinen Hut in den Ring. Der Kandidatur gingen Konsultationen mit den Amici voraus. War eine Bewerbung erfolgversprechend, dann hatten die Freunde Fides einzulösen, indem sie ihre Klienten als Stimmvieh in der Volksversammlung mobilisierten. Deren Fides wiederum bestand bei Wahlgängen darin, dass sie der Empfehlung ihres Patrons Folge leisteten. Quintus Cicero riet seinem Bruder im Commentariolum für Wahlbewerber, er solle stets von Leuten umgeben sein. Schließlich liege der Schlüssel für die erfolgreiche Kandidatur im Haushalt des Bewerbers. Dessen Angehörige sollten dich lieben und dir das höchste Ehrenamt wünschen, deine Stammesgenossen, Nachbarn, Klienten, schließlich deine Freigelassenen und sogar deine Sklaven. Denn das gesamte Stadtgespräch, aus dem deine Reputation erwächst, hat seine Quellen im eigenen Haus. Was für Polybius aussah wie die demokratische Komponente der römischen Mischverfassung, war in Wirklichkeit das intransparente Zusammenwirken verschiedener, einander überlagernder Netzwerke. Die Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen wurden von wenigen in den Hinterzimmern ihrer Privathäuser vorweggenommen und waren nicht, wie in Griechenland, das Ergebnis offener Meinungsbildungsprozesse auf der Agora, dem Marktplatz. Die Netzwerke reproduzierten sich von Generation zu Generation. Der Sohn erbte vom Vater nicht nur dessen Vermögen, sondern auch sein soziales und politisches Kapital. Die Freunde und Klienten, die Autorität, die sich aus einer oft mehrhundertjährigen Familientradition mit Dutzenden von Konsuln und Prätoren speiste. war die Politeia der Römer also gar keine Mischverfassung, sondern eine verkappte Oligarchie, die Herrschaft weniger? War die Republik in Wahrheit gar die Beute mafiöser Clans? Es sieht in der Tat so aus, denn nicht nur die Netzwerke entfalteten Bindekraft, auch Geld floss als Gegenleistung für Stimmen immer wieder reichlich. Quintus Cicero rät seinem Bruder, stets wachsam zu sein, weil Wahlbestechung der Republik sozusagen systemimmanent sei. Die Grenzen zwischen legitimer Großzügigkeit und echtem Stimmenkauf waren fließend. Weil ein Großteil von Roms Bürgern auf regelmäßige Getreide, Öl, sonstige Lebensmittel und Geldspenden durch reiche Bürger oder aus Erbschaften angewiesen war, sicherte man politische Loyalitäten gern nach dem Prinzip »eine Hand wäscht die andere«. Erheblichen Einfluss übten Verteiler aus, Divisores, meist selbst einflussreiche Leute aus dem Ritterstand, die dafür sorgten, dass die Spenden auch wirklich die Richtigen erreichten. Verres Vater hatte einst seine Karriere, die ihn bis in den Senat führte, als Divisor begonnen. Der Vorwurf, Wahlen durch den wohldosierten Einsatz von Großzügigkeit zu beeinflussen, gehörte zum Standardarsenal von Invektiven gegen den politischen Gegner. Cicero bezichtigte Antonius, er habe Bankette, Lebensmittelverteilungen und Spiele allein zum Zweck des Stimmenkaufs abgehalten. In der Spätphase der Republik überschattete zunehmend Gewalt die politische Auseinandersetzung. Feldherren wie Sulla und später Cäsar zögerten nicht, Soldaten und Veteranen auch in der Innenpolitik einzusetzen. Demagogen wie Clodius hielten sich aus Sklaven, Freigelassenen und Klienten zusammengewürfelte Privatarmeen, mit denen sie die Bürger einschüchterten und politische Gegner im schlimmsten Fall aus dem Weg räumten. Am 18. Januar 52 vor Christus stieß Titus Annius Milo, Kandidat für den Konsulat, auf der Via Appia mit seinem Gefolge auf Clodius und dessen Begleitschutz. Nach kurzem, aber heftigem Kampf war die altehrwürdige Straße mit Leichen übersät. Und eine davon war Clodius. Milo, der es gezielt auf die Auseinandersetzung hat ankommen lassen, wird in dem Mordprozess von Cicero verteidigt, der auf Notwehr plädiert. Inter arma enim silent leges, formuliert er den Grundsatz des Selbstverteidigungsrechts, unter Waffen schweigen nämlich die Gesetze. Cicero breitet vor dem Gericht die Vergangenheit des Opfers aus. Schließlich sei es Clodius gewesen, der die Politik militarisiert habe und ihn selbst mit Sklaven, Waffen und Gewalt aus der Stadt getrieben habe. Mit Sklaven, Habenichtsen und Verbrechen habe Clodius jahrelang die Hauptstadt tyrannisiert. Milo sei deshalb kein Mörder, sondern ein Held, weil er die Stadt von diesem Unhold befreit habe. Das Gericht glaubt Cicero nicht. Milo wird schuldig gesprochen. Nika. Am 13. Januar 532 nach Christus wurde Konstantinopel von schweren Unruhen erschüttert. Epizentrum der Krawalle war der Hippodrom, wo jährlich zu den Iden des Januar unter großer Anteilnahme der Bevölkerung Wagenrennen abgehalten wurden. Drei Tage zuvor hatte Kaiser Justinian mehrere Männer verhaften lassen, die bei den Spielen immer wieder Unruhe gestiftet hatten und als notorische Rädelsführer bei Ausschreitungen galten. Man hatte die Verhafteten nach kurzem Prozess zum Tode verurteilt, doch bei zwei Männern versagte trotz mehrfacher Versuche der Galgen. Die Menge forderte nach diesem vermeintlichen Gotteszeichen lautstark die Begnadigung der beiden, doch die Behörden schalteten auf Stur. Auf den Straßen brachen Unruhen aus. Die Gefangenen wurden befreit und in einem Kloster in Sicherheit gebracht. Die Ereignisse waren deshalb so bedrohlich, weil dahinter zwei hervorragend organisierte Gruppen mit großem Massenanhang steckten. Die Grünen und die Blauen waren die beiden Zirkusparteien, die sich um die beiden wichtigsten Rennställe im Hippodrom geschart hatten. Ursprünglich hatte es auch noch die Weißen und die Roten gegeben, doch war deren Bedeutung noch im 2. Jahrhundert nach Christus so weit geschwunden, dass sie nur mehr Juniorpartner der beiden Großen waren. Die Grünen und die Blauen polarisierten praktisch die gesamte Bevölkerung der Hauptstadt. Und nicht nur diese, denn sie unterhielten Filialen in allen Städten des Imperiums, in denen es einen Hippodrom gab. Weil die Zirkusparteien die Massen mobilisierten, waren die Wagenrennen immer auch politisch. Die Kaiser taten gut daran, sich nicht so sehr zugunsten einer Partei zu exponieren. Justinian hatte vor seinem Herrschaftsantritt 527 ganz offen mit den Blauen sympathisiert. Als Kaiser ging er nicht nur auf Distanz, sondern auch entschlossen gegen den grassierenden Hooliganismus beider Zirkusparteien vor. Deshalb war die Stimmung nach der Verhaftung der Rädelsführer so explosiv. Die eigentlich einander in tiefer Abneigung verbundenen Zirkusparteien solidarisierten sich miteinander, und aus dem Zuschauerraum erklangen kaiserfeindliche Parolen, als das Wagenrennen seinem Höhepunkt zustrebte. Statt den Kaiser ließ man die beiden Parteien der Blauen und der Grünen hochleben. Ein unerhörter Affront. Schnell ergriffen die Unruhen vom Hippodrom auf andere Teile der Stadt über. Die Menge stürmte den Palast des Stadtpräfekten und legte Feuer. Ein Raub der Flammen wurden das Forum und die Hauptkirche der Stadt, der Vorgängerbau der heutigen Hagia Sophia. Der Kaiser bekam die Unruhen nicht in den Griff, obwohl er auf Forderungen der Aufständischen einging und hohe Hofbeamte entließ. Während Justinians General Belisar mit seiner privaten Leibgarde versuchte, den Aufstand gewaltsam zu ersticken, verhielt sich der größte Teil der städtischen Garnison passiv. Schließlich wurde auch noch ein Gegenkaiser ausgerufen, Hypatios, ein einflussreicher Senator und Neffe des Ex-Kaisers Anastasios. Justinian drohte, die Kontrolle vollständig zu entgleiten. Inzwischen war es Belisar und anderen führenden Militärs aber gelungen, loyale Truppen von außerhalb in der Stadt zusammenzuziehen. Justinians Hofkämmerer Narses säte Zwietracht unter den Aufständischen, indem er Schlüsselfiguren bei den Blauen bestach. In dem ausbrechenden Chaos stürmten die kaiserlichen Soldaten den Hippodrom. Eine Massenpanik brach aus, die 30.000 Menschen das Leben kostete. Die Rebellion, die nach dem Schlachtruf der Zirkusparteien Nika-Aufstand genannt wird, war beendet. Der Blutzoll war immens, doch Justinian saß fester im Sattel denn je. Die Ereignisse sind schnell erzählt, aber schwer zu deuten. Denn dummerweise wissen wir nicht recht, was sich hinter den Zirkusparteien verbarg. Die Beschreibungen bei den antiken Gewehrsleuten, zuvorderst Prokop, sind oberflächlich und interessengeleitet. Die Parteien als bloße Fanclubs der Rennställe auszulegen, griffe zu kurz. Weit mehr als heute der Fußball waren die Wagenrennen im spätantiken Konstantinopel mit der Politik und auch mit der Religion verflochten. Waren die Parteien also Sammelbecken für die Anhängerschaften der konkurrierenden christologischen Lehren, wie oft vermutet worden ist? Die Blauen für diejenigen, die auf dem Boden des Konzils von Nikaia für die orthodoxe Trinitätslehre einstanden, die Grünen für die Monophysiten, die an nur eine, nämlich an die göttliche Natur Jesu Christi, glaubten? Die Konfessionshypothese gilt heute als überholt. Der Althistoriker Mischa Meyer nimmt an, Justinian selbst habe bewusst Öl ins Feuer gegossen. Er suchte nach einem Grund, um gewaltsam gegen die senatorische Opposition um Hypatios vorgehen zu können. Denkt man die Revolte von ihrem Ende her, dann ist diese Annahme plausibel. Aber darf man das? Justinians Machtgewinn könnte auch eine zufällige Folge der Ereignisse im Januar 532 sein. Eine andere Deutung hat deshalb der britische Althistoriker Michael Whitby vorgeschlagen. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Deutung der Wagenrennen als politische Bühne, die für die Untertanen die einzige Gelegenheit bot, den Kontakt zum völlig entrückt in seinem Palast lebenden Kaiser herzustellen. Auf Distanz, aber immerhin. Immer wieder war der Hippodrom Schauplatz von Kaiserakklamationen unter lebhafter Teilnahme der versammelten Volksmasse. Bei diesen Zeremonien wuchs den Zirkusparteien eine tragende Rolle zu. Deshalb erlagen schwache Kaiser der Versuchung, sich eine der beiden Zirkusparteien durch besondere Gunsterweise zu verpflichten, damit deren Anhänger sie auf der Straße schlagkräftig unterstützten. Diesen Weg ging als erster Kaiser Theodosius II., 408 bis 450 nach Christus, der Unterstützung bitter nötig hatte. Aber auch einflussreiche Privatleute, die ebenfalls Einfluss auf die Parteien erlangten, versuchten auf diese Weise ihre Interessen durchzusetzen. Ein Vorbild mögen Kirchenmänner gewesen sein, die sich des gewaltlüsternen Mobs im Kampf gegen vermeintliche Heretiker und die Reste des Polytheismus, seine Kulte und Tempel bedienten, nachdem sie ihn durch Hasspredigten aufgehetzt hatten. Trifft diese Annahme zu, dann waren die Zirkusparteien in erster Linie Hilfstruppen im Kampf um politischen Einfluss, ihre Patrone, ehrgeizige Aristokraten oder gar die Kaiser selbst. Sie hätten die Parteien eingespannt, um Glaubwürdigkeit auf der Straße zu erlangen und politische Gegner mundtot zu machen. Für Whitby erklärt sich aus dieser Rolle der Parteien auch Justinians anfängliche Unterstützung für die Blauen. solange der Bauernsohn vom Balkan nicht Kaiser war, sondern lediglich einer von mehreren aussichtsreichen Aspiranten auf die Kaiserwürde, waren ihm die Blauen nützlich, wenn es darum ging, Gewalt gezielt auf die Straße zu tragen, bis Justinians Macht gefestigt war. Danach entledigte er sich ihrer blutig und ein für allemal bei der Niederschlagung des Nika-Aufstands. Kapitel 9: Schuld und Sühne von Falschspielern und Meuchelmördern. Der Nika-Aufstand 532 nach Christus war eine Belastungsprobe zu Anfang von Justinians langer Herrschaft, die der Kaiser souverän bestand. Justinians Kaisertum war bis zu seinem Tod 565 nahezu unangefochten, manchen innen- und außenpolitischen Rück- und Fehlschlägen zum Trotz. Große Gefahr ging aber offenbar von einem Attentatsversuch kurz vor seinem Tod 562 aus. Bei Hof einflussreiche Kreise um den Bankier Marcellus hatten einen Mörder gedungen, der den 80-jährigen Kaiser beim Mahl erdolchen sollte. Der Mann namens Ablabius, der für die Tat die stattliche Summe von 50 Pfund Gold erhalten hatte, hatte Zugang zum Triclinium, dem Speisezimmer Justinians, aber nicht zur heiligen Person des Kaisers, die in der Spätantike durch strenge protokollarische Bestimmungen geschützt war. Deshalb musste Ablaius zwei weitere Palastbedienstete ins Vertrauen ziehen. Das wurde ihm zum Verhängnis. Die beiden verrieten den Plan. Der Mörder, den Dolch im Gewande, wurde in letzter Minute festgenommen. Wenig später wurde die neue Hagia Sophia eingeweiht und die Gemeinde stimmte Dankgebete für die Rettung des Kaisers an. Tatort Palatin. Solches Glück hatten längst nicht alle Kaiser, die des Purpurs auf blutige Weise verlustig gingen. Häufigstes Szenario des gewaltsamen Herrscherwechsels in Rom war die Usurpation, die stets nach dem gleichen Drehbuch ablief. Der meist militärisch erfolgreiche Befehlshaber einer der vielen Legionen an Roms Grenzen wurde von seinen Soldaten gegen den Amtsinhaber zum Kaiser ausgerufen. Weil die Legitimität jedes Princeps ohnehin auf wackeligen Füßen stand, gab es nach der Usurpation zwei konkurrierende Herrscher, die unter sich die Frage ausmachen mussten, wer den Purpur tragen sollte. Das ging nicht durch Rücktritt, sondern nur gewaltsam, in Form eines Bürgerkriegs, der dadurch eröffnet wurde, dass die Legionen des Usurpators nach Rom oder dorthin, wo der Titelverteidiger gerade war, zogen und sich mit dessen Heer eine Schlacht lieferten. Sieg oder Niederlage in der Schlacht entschied die Machtfrage und über Leben und Tod beider Prätendenten. Zwischen dem Tod des Augustus 14 nach Christus und dem Herrschaftsantritt Diokletians 284 erlangten 14 Kaiser als Usurpatoren den Purpur. Dazu gesellten sich ungezählte erfolglose Usurpationsversuche. 7 Kaiser, Claudius nicht mitgerechnet, fielen Mordanschlägen zum Opfer. Auch da kommen noch etliche fehlgeschlagene Versuche hinzu. Ein Purpurträger, Decius, fiel in der Schlacht, ein weiterer, Valerian, wurde gefangen genommen. 15 Kaiser schließlich starben eines natürlichen Todes. Erfolgreiche Attentate waren also signifikant seltener als Usurpationen. Trotzdem tat jeder Kaiser gut daran, vor Mordanschlägen auf der Hut zu sein. Immer wieder wurde der Palatin, auf dem die Kaiser residierten, zum Tatort. Außer Claudius, dessen Gifttod nicht hundertprozentig gesichert ist, starben Caligula, Domitian, Commodus, Pertinax, Caracalla, Elagabal und Aurelian von Mörderhand. Mit Pertinax machten die Prätorianer kurzen Prozess, weil ihnen der Kaiser zu sparsam war. Caracalla wurde während eines Paterfeldzugs ermordet, wie es heißt, während er seine Notdurft erledigte, weil inzwischen zu viele aus seiner nächsten Umgebung den Zorn des Cholerikers fürchteten und lieber ihren Kaiser tot am Boden liegen sahen, als selbst ihr Leben aushauchen zu müssen. Aurelian nützten all seine militärischen Erfolge nichts. Der strenge Kaiser bezahlte die Furcht seines Sekretärs Eros vor Strafe mit dem Leben. Der Sekretär, dem zuvor aus Unachtsamkeit ein Fehler unterlaufen war, fälschte eine Liste mit Todesurteilen. Prompt verschworen sich die vermeintlichen Todeskandidaten gegen Aurelian, und schon hatte er ein Messer zwischen den Rippen stecken. Angst vor Repressalien war immer wieder ein Hauptmotiv dafür, Kaiser aus dem Verkehr zu ziehen. So erging es 96 Domitian, der in den 15 Jahren seiner Herrschaft immer argwöhnischer und grausamer geworden war, und gerade in einer größeren Säuberungsaktion etliche Familienmitglieder liquidiert hatte. Offenbar fürchtete fast jeder in seiner Umgebung, er könnte das nächste Opfer werden. Den Mord führte schließlich der freigelassene Stephanus aus, der im Verdacht stand, Gelder unterschlagen zu haben. Stephanus ließ sich den Arm verbinden, so als habe er sich verletzt, und verbarg in der Bandage einen Dolch, mit dem er den Kaiser in seinem Schlafgemach attackierte. Allerdings war Domitian ein Baum von einem Kerl, und so schaffte es Stephanus nicht ohne Hilfe, mit ihm fertig zu werden. Auch Caligulas freigelassener Callistus fürchtete 41 den Zorn seines Chefs. Er war unter dem unberechenbaren Kaiser, der Distanz zu den Senatoren hielt, einflussreich und immens wohlhabend geworden, nutzte seine starke Stellung aber auch bei Hofe, um sich für Freunde einzusetzen. Offenbar schürte er so Caligulas Misstrauen und wähnte sich selbst bedroht. Um sich zu retten, ersann er einen Plan zur Ermordung des Kaisers und zog auch gleich einen Nachfolgekandidaten aus dem Hut, den stotternden Claudius, Caligulas Onkel, der ihm durch seine Kaisererhebung zu ewigem Dank verpflichtet sein würde. Für die Ausführung des Mordplans gewann er den Prätoriertribun Cassius Chaerea, der für den Kaiser Inkasso-Aufträge wahrnahm und bei Folterungen so brutal vorging, dass die Opfer selbst den keiner Grausamkeit abholden Caligula dauerten. Dieser Chaerea fühlte sich von Caligula beleidigt und brannte nur darauf, den Mann im Purpur zu ermorden. Chaerea rammte dem Kaiser im Theater sein Schwert in den Hals, und als der zusammenbrach, stachen noch etliche Mitverschwörer auf den Wehrlosen ein. Ebenfalls ein Opfer seiner eigenen Grausamkeit wurde in der Neujahrsnacht 192-93 Commodus, Sohn des großen Mark Aurel und erster purpurgeborener Kaiser des Reiches. Der Imperator hatte, nach dem Willen seines Vaters, die denkbar beste Erziehung erhalten, lief aber völlig aus dem Ruder, nachdem 182 ein Anschlag auf seine Person fast geglückt wäre. Ein Attentat, hinter dem ausgerechnet seine Schwester Lucilla gesteckt haben soll. Das verwandelte den sowieso schon instabilen und selbstherrlichen Commodus in einen blutrünstigen Tyrannen, vor dem ganz Rom zitterte. Er hielt sich für Herkules, trat als Gladiator in der Arena auf und benannte die ehrwürdige Tibermetropole in Colonia Felix Commodiana um, so als verdanke Rom seine Gründung niemand anderem als ihm, Commodus. Das neue Jahr 193 will Commodus am 1. Januar nicht im purpurnen Kaiserornat begrüßen, sondern in Gladiatorentracht. Als er seiner Umgebung diesen Plan enthüllt, reagiert nicht nur der Prätorianerpräfekt Aemilius Laetus, sondern auch sein Diener Eclectus und seine Konkubine Marcia äußerst reserviert. Der Kaiser ist darüber so aufgebracht, dass er die Namen der drei auf eine Wachstafel schreibt, um sie dem Henker zu überantworten. Durch Zufall gerät die Tafel in Marcias Hände, weil ihr der Leibdiener des Kaisers geradewegs in die Arme läuft. Commodus' Geliebte nimmt sie an sich und ist schockiert, ihren Namen ganz oben auf einer Todesliste zu lesen. »Großartig, Commodus«, ruft sie aus. »So also dankst du mir meine treue Hingabe und dafür, dass ich dich miesen Saufsack all die Jahre ertragen habe.« So jedenfalls berichtet es der an Skandalgeschichten aus dem Kaiserhaus stets interessierte Geschichtsschreiber Herodian. Gefahr liegt im Verzug, denn bis zur geplanten Nacht der langen Messer sind es nur noch wenige Stunden. Deshalb tut sich Marcia mit Laetus und Eclectus zusammen, und das Trio improvisiert ein Mordkomplott. Marcia mischt wie üblich, wenn Commodus aus dem Bad kommt, seinen Wein und bringt ihm das Getränk. Nur hat sie diesmal eine tödliche Dosis Gift hinzugegeben. Der Kaiser stürzt den Wein hinunter und will sich schlafen legen, weil ihm unwohl ist. Er denkt sich aber, schwerer Trinker, der er ist, nichts dabei. Als das Gift zu wirken beginnt, muss er sich mehrfach übergeben, so dass Marcia und ihre Mitverschworenen fürchten, er könnte alles wieder von sich geben. Deshalb wird eilig nach dem jungen Ringer Narcissus geschickt. Der eilt ins Schlafzimmer des Kaisers, stranguliert den von Wein und Gift Benebelten und erhält für die Tat eine großzügige Belohnung. Nicht mehr als 30 Jahre konnte ich leben. 331 vor Christus. Alexander der Große führt gerade Krieg in der Levante, geht eine seltsame Krankheit um in Rom. Angehörige der großen Familien erkranken plötzlich ohne erkennbaren Grund und sterben fast ohne Ausnahme. Sie alle zeigen dieselben Symptome, ohne dass die Ursache der Seuche zu ergründen ist. Da tritt eines Tages eine Magd vor den Ädil Quintus Fabius Maximus und erklärt, sie könne das Rätsel aufklären, wenn er ihr garantieren würde, dass sie nichts zu befürchten habe. Der Ädil mag das nicht auf seine Kappe nehmen und konsultiert umgehend die Konsuln Marcus Claudius Marcellus und Gaius Valerius, die wiederum wenden sich in der Angelegenheit an den Senat. Die Senatoren sichern der Frau zu, ihr werde nichts geschehen. Da packt sie aus. Nicht eine Krankheit sei für die seltsamen Todesfälle verantwortlich, sondern die kriminelle Energie eines Rings von Giftmischerinnen. Die Täterinnen seien allesamt Damen der feinen Gesellschaft. Man schenkt der Informantin unbesehen Glauben, denn Giftmord gilt seit eh und je als weibliche Domäne. Tatsächlich ertappt man eine Gruppe Frauen auf frischer Tat, während sie Gifttränke brauen. Weitere Dosen von dem todbringenden Mittel sind schon eingelagert worden. In den Häusern von 20 römischen Matronen findet man das Gift und lässt alles auf dem Forum zusammentragen. Amtsdiener nehmen die Hausherrinnen in Gewahrsam, auch sie werden zum Forum geleitet. Zwei der Damen, Cornelia und Sergia, beide aus Patrizierfamilien, behaupten, bei den Tränken handle es sich um Arzneien. Die Informantin bezichtigt sie der Lüge und fordert die Frauen auf, doch von den Substanzen zu trinken, um so ihre Vorwürfe vor aller Augen zu entkräften. Da beraten sich die beiden mit den übrigen Frauen. Man kommt überein, das Gift hinunterzustürzen und dem unvermeidlichen Todesurteil durch Selbstmord zuvorzukommen. Sie alle tranken das Gift aus und gingen durch ihr eigenes perfides Handeln zugrunde, kommentiert der augusteische Geschichtsschreiber Livius den Tod der Giftmischerinnen. Freilich war noch lange nicht die ganze Bande enttarnt. Die Behörden vernahmen ihre Sklaven und leiteten Ermittlungsverfahren gegen eine große Zahl vermeintlich ehrbarer Matronen ein, von denen schließlich 170 für schuldig befunden wurden. Leider verschweigt Livius, aus welchen Motiven die Frauen handelten. Auch die Historizität der Episode ist nicht über jeden Zweifel erhaben. Zu denken gibt, dass sich rund 150 Jahre später offenbar zum zweiten Mal ein Massenmord durch einen Giftmischerinnenzirkel zutrug. Livius berichtet, 180 vor Christus seien der Prätor Tiberius Minucius, der Konsul Gaius Calpurnius Piso und viele verdiente Männer jeden Ranges gestorben. Zunächst denkt man an ein Vorzeichen, man betet, konsultiert alte Prophezeiungen und weiht den Göttern Geschenke. Doch dann wird der Prätor Gaius Claudius mit der Untersuchung beauftragt und es kommen immer mehr Merkwürdigkeiten ans Licht, vor allem zahlreiche, bis dahin nicht bekannte Fälle von Vergiftung. Außerdem erregt der Tod des Konsuls Verdacht. Von seiner Frau Quarta Hostilia heißt es, sie sei verbittert darüber, dass ihr Sohn aus erster Ehe, Quintus Fulvius Flaccus, bei den Konsulwahlen schon zum dritten Mal nicht zum Zuge gekommen sei. Erst durch den Tod seines Stiefvaters Piso wird der Weg plötzlich für ihn frei. Zeugen sagen aus, Quarta Hostilia habe ihrem Sohn in die Hand versprochen, ihn innerhalb weniger Monate zum Konsul zu machen. Sie wird verurteilt, doch damit ist der Fall noch nicht erledigt. Der Prätor Claudius meldet später, er habe in und um Rom 3000 Personen im Zusammenhang mit den Giftmorden verurteilt und die Untersuchungen dauerten noch an. In der Kaiserzeit brachte es die Giftmischerin Locusta zu einiger Berühmtheit, die ebenfalls viele Zeitgenossen ins Jenseits befördert und auch beim plötzlichen Tod des Kaisers Claudius ihre Hände im Spiel gehabt haben soll. Allerdings waren Serienmorde eher die große Ausnahme. Mörder waren meist Gelegenheitsverbrecher und nutzten die Gunst der Stunde, um sich zu bereichern oder einen Nebenbuhler aus dem Weg zu schaffen. Von alltäglichen Fällen künden quer durch die römische Welt Grabsteine, die Mord als Todesursache nennen. Immer wieder kam es vor, dass Menschen aus Habgier das Opfer von Mördern wurden. In Augustodunum Haedui, Autun, kam ein Soldat der 22. Legion namens Januarius durch Räuber zu Tode. A latronibus interfectus. Ganz in der Nähe, in Lugundum, Lyon, erwischte es den 61-jährigen Legionsveteranen Julius Aventinus, der dort von schlechten Menschen, hominibus malis, getötet wurde. Nur 19 Jahre alt wurde Valerius Marcus, der bei dem Ort Timacum Minus, Ravna im heutigen Serbien, in der Provinz Mösia Superior von Räubern erschlagen wurde. Bei vielen dieser Mordopfer handelte es sich um Reisende, die kriminellen Banden schutzlos ausgeliefert waren, bei etlichen auch um Militärangehörige, was aufhorchen lässt. Sollte man nicht erwarten, dass sie sich besser zu schützen wussten als andere Reisende? Auf der anderen Seite waren Soldaten die einzige Gruppe im Imperium, die über ein regelmäßiges Gehalt verfügte. Es lohnte sich, sie auszurauben, und ihre Angehörigen hatten genug Geld, um für einen Grabstein mit Inschrift zu sorgen. So überdauerte nicht nur ihr Name die Jahrtausende, sondern auch die Todesursache. Auch Amtspersonen mit Eskorte waren vor Räubern nicht sicher. In der nordafrikanischen Provinz Mauretania Caesariensis geriet Condonius, Ädil der Gemeinde Oppidum Novum, mit 5 Soldaten in einen Hinterhalt und wurde ermordet. Selbst Kinder waren als Mordopfer zu beklagen. Im zarten Alter von 2 Monaten und 27 Tagen wurde 382 nach Christus Syricus durch das Schwert getötet. Und vor den Toren Roms starb gemeinsam mit 7 seiner Schüler der 28-jährige Lehrer Julius Timotheus, als Räuber die Schulklasse überfielen. Selbst vor denen, die eigentlich Schutz spenden sollten, war man nicht sicher. Ein Unbekannter wurde gemeinsam mit seinem Sohn in Timacum Minus von Stationarii getötet, von Soldaten also, die an Checkpoints stationiert waren, um die Sicherheit der Straßen zu gewährleisten. Offenbar entwickelten manche von ihnen kriminelle Energie, um ihren Sold aufzubessern. Es kam auch vor, dass militärische Vorgesetzte von der Hand ihrer Soldaten und Herren durch die eigenen Sklaven zu Tode kamen. Aus Virunum in Noricum im heutigen Kärnten stammt der Grabstein eines Ageus, der durch die Gewalt der Soldaten wie Militum umkam. Ageus hatte als Unteroffizier Hexarchus in der Ala Celorum gedient, einer Reitereinheit, die Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus in den östlichen Provinzen aufgestellt worden war. Die Soldaten waren mutmaßliche Angehörige der von ihm befehligten Abteilung. Schlimm traf es den Mainzer Viehzüchter Jucundus, Freigelassener des Marcus Terentius. »Nicht mehr als 30 Jahre konnte ich leben, denn mein Sklave entriss mir das Leben, und selbst hat er sich kopfüber in den Fluss gestürzt. So hat ihm der Main weggenommen, was er dem Herrn gestohlen hatte.« Was wollt ihr mehr? Allzu oft drohte der Tod durch Angehörige des eigenen Haushalts. 80 vor Christus war ein Mordprozess Stadtgespräch in Rom. Unter Anklage stand ein Sohn, weil er verdächtigt wurde, den eigenen Vater ermordet zu haben. Das Mordopfer war Sextus Roscius, ein begüterter Grundbesitzer aus der umbrischen Stadt Ameria. Roscius war in Rom bestens vernetzt und unterhielt gute Beziehungen zum Clan der Caecilii Metelli, einer der führenden Familien jener Jahre. Auch zählte er zu den Unterstützern Sullas, der sich 82 vor Christus im Bürgerkrieg gegen die Anhänger des Marius durchgesetzt hatte. Ein Jahr später, am 1. Juni 81 vor Christus, lief die Frist für die Proskriptionen ab, mit denen Sulla unter seinen innenpolitischen Gegnern aufgeräumt hatte. Die Proskriptionen waren de facto ein Verfahren zur Legalisierung politischer Morde. Die Namen der Opfer wurden auf Listen öffentlich ausgehängt, jeder hatte das Recht, diese Menschen zu töten. Einige Monate nach dem 1. Juni befand sich Roscius auf dem Rückweg von einer Party, als er in der Nähe der Palakinischen Bäder im Norden von Rom getötet wurde. Für diesen Mord stand wiederum einige Monate später Sextus Roscius Junior vor Gericht, der Sohn des Mordopfers, weil angeblich er allein als Hauptnutznießer ein Motiv hatte. Die Anklage lautete auf Parricidium, Vatermord, ein für römische Begriffe besonders abscheuliches Verbrechen. Verhandelt wurde es vor dem soeben erst durch Sulla eingerichteten ständischen Gerichtshof für Giftmord und Mord, Quaestio de Vinificiis et Sicariis. Der junge Sextus Roscius nahm sich als Rechtsbeistand den erst 26-jährigen Marcus Tullius Cicero. Wie sich herausstellte, war das nicht nur ein Glück für ihn, sondern auch für die Nachwelt, der Ciceros Plädoyer sein erstes Meisterwerk erhalten ist. Auf die Einleitung folgt zunächst die Narratio, in der Cicero seine Rekonstruktion der Ereignisse präsentiert, dann die kurze Partitio, in der er die Gliederung der weiteren Rede erläutert, und schließlich die Argumentatio, in der er die Anklage widerlegt. Die Rede schließt mit einer Peroratio, der Ansprache an die Richter. Der Hauptteil der Argumentatio zielt darauf ab, den Namen des Angeklagten von allen Vorwürfen reinzuwaschen. Cicero stellt zunächst fest, dass Vater und Sohn ein freundschaftliches Verhältnis verband und der Sohn ein Alibi hatte, weil er zur Tatzeit nicht in Rom, sondern in Ameria war. Außerdem kann der Anwalt, gestützt auf Zeugenaussagen, den untadeligen Ruf des jungen Roscius nachweisen. Dann belegt Cicero Punkt für Punkt den Rekonstruktionsvorschlag, der dem Hauptteil vorausgegangen ist und der für uns von besonderem Interesse ist. Roscius Senior hat in Rom einen Verwandten namens Titus Roscius Magnus. Cicero unterstellt, dieser Mann sei für den Mord bei den palakinischen Bädern verantwortlich. Jedenfalls wittert Magnus sofort die Chance, das beträchtliche Vermögen von Roscius Senior an sich zu raffen. Er informiert zunächst einen weiteren Verwandten in Ameria, Titus Roscius Capito, über den Mordfall und der wiederum einen freigelassenen Sollas, den mächtigen Lucius Cornelius Chrysorgonus, der unverzüglich dafür sorgt, dass man Roscius Senior trotz der längst abgelaufenen Frist noch rasch auf eine Proskriptionsliste setzt, um so seine insgesamt 13 Landgüter versteigern zu können. So geschieht es. Chrysorgonus selbst ersteigert Ländereien im Wert von rund 6 Millionen Sesterzen für lächerliche 2000 Sesterzen. Magnus wird von ihm zum Verwalter von 10 der 13 Güter eingesetzt und zwingt nun seinen Verwandten, Sextus Roscius Junior, den Sohn des Mordopfers, die Immobilien zu räumen. In Ameria sorgt das rüde Vorgehen gegen Roscius Junior für erhebliche Verstimmung unter seinen Standesgenossen aus dem Munizipaladel. Man entschließt sich, eine Delegation zu Sulla zu schicken, um Gnade für den jungen Mann zu erwirken. Doch der Gesandtschaft gehört ausgerechnet Capito an, der Chrysorgonus informiert und dazu bringt, die Gesandtschaft mit leeren Versprechungen abzuspeisen. Nachdem die Abgesandten ihr Ziel, Sulla zu treffen, nicht erreicht haben, fürchtet nun auch Sextus Roscius Junior um sein Leben und sucht Zuflucht bei Caecilia Metella, einer Frau, die wie stets alle ihr zugute hielten, auch jetzt noch, ihr Richter, Spuren des alten Pflichtgefühls bewahrte, als ob sie uns ein Beispiel geben wolle. Caecilia Metella verschafft ihm Zugang zu weiteren Angehörigen der senatorischen Oberschicht, von denen etliche sich nun für Roscius Junior einsetzen. In dieser für sie heiklen Situation fassen Chrysorgonus und die beiden raffgierigen Verwandten den Plan, Anklage gegen den jungen Roscius erheben zu lassen, um ihm den Mord an seinem Vater in die Schuhe zu schieben und den Erben so endgültig von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Sie beauftragen Gaius Erucius, einen berufsmäßigen Ankläger, Accusator, Klage einzureichen. Das ist nötig, weil es im römischen Rechtswesen keine Staatsanwaltschaft gibt, die von sich aus tätig werden könnte. Erucius ist also Ciceros Prozessgegner. Um sicherzustellen, dass der Prozess keine für sie ungünstige Wendung nimmt, lassen die drei Initiatoren Geld fließen und bestechen wichtige Zeugen. Geschickt versteht es der junge Cicero, die Richter emotional am schweren Schicksal seines Mandanten teilhaben zu lassen. »Meinen Vater habt ihr ermordet, obwohl er nicht geächtet war«, lässt er ihn sprechen. »Den Getöteten habt ihr auf die Proskriptionsliste gesetzt, mich mit Gewalt aus meinem Haus vertrieben, mein Erbe in Besitz genommen.« Um schließlich rhetorisch zu fragen, »Was wollt ihr mehr?« Solche Worte verfehlten ihre Wirkung auf die Richter nicht. Sextus Roscius verließ als freier Mann das Gericht. Dass sein Besitz restituiert wurde, folgt daraus nicht automatisch. Um seine Güter zurückzuerhalten, hätte Roscius noch einen Zivilprozess gegen seine Peiniger anstrengen müssen. Davon freilich ist nichts überliefert. Allerdings waren Chrysorgonus und die beiden Roscii durch Cicero zahlreicher Vergehen überführt worden. Einem abermaligen Erfolg seines Mandanten vor Gericht hätte wohl auch Sulla nicht im Weg gestanden. Für Cicero jedenfalls markiert der Roscius-Prozess den entscheidenden Durchbruch. Aus einem talentierten, aber völlig unbekannten Redner aus dem ländlichen Latium war mit einem Schlag Roms Staranwalt geworden, dem man auch zutraute, auf dem glatten Parkett der Politik zu reüssieren. 5 Jahre später erklomm Cicero mit der Quästur, die er auf Sizilien bekleidete, die erste Stufe der senatorischen Karriere. Etwas Schmerz verkosten. Nicht nur Mörder machten Roms Straßen unsicher. Es gab Fälscher, Betrüger, Falschspieler, Brandstifter, Hochstapler, Meineidige, Tempelfrevler und selbstverständlich jede Menge ordinäre Taschendiebe, Einbrecher und Straßenräuber. Fälscher. Beim hohen Monetarisierungsgrad der römischen Wirtschaft war Geldfälschung ein so einträgliches wie verbreitetes Verbrechen. Fälscher versahen Kerne aus Nickel oder Kupfer mit einer dünnen Silberschicht und prägten die offiziellen Denare mit Falschmünzerförmchen aus Ton nach. Die gefälschten Nominale sahen den Originalen oft täuschend ähnlich, so dass Trimalchio, der Gastgeber in Petrons Satyricon, darüber nachsinnen konnte, welches Gewerbe das schwierigste sei. »Ich meine, der Arzt und der Geldwechsler«, lautete seine Antwort. »Der Arzt weiß, was für Eingeweide die Menschen in ihrem Innern haben, der Geldwechsler, der durch das Silber hindurch das Kupfer sieht.« Mit Vorliebe gefälscht wurden auch Testamente. Beide Delikte wurden mit der Lex Cornelia Testamentaria Numaria von 81 vor Christus unter Strafe gestellt. Die Missetäter wurden mit Verbannung, später auch, weil sie das Bild des Kaisers missbraucht hatten, mit dem Tod bestraft. Für Sklaven galt grundsätzlich die Todesstrafe. Brandstifter. 356 vor Christus soll ein gewisser Herostratos, möglicherweise ein Sklave, den Artemis-Tempel in Ephesos angezündet haben. Einziges Motiv für das Zündeln war, dass Herostratos seinen Namen unsterblich machen wollte. Damit jedenfalls hatte er Erfolg. Ähnlich drastische Fälle von Brandstiftung sind aus Rom nicht bekannt. Aber die weit überwiegende Zahl der Gebäude in der Hauptstadt war bis in die späte Republik aus Holz errichtet. Feuer konnte daher dramatische Folgen für das Gemeinwesen haben. Mitten im Zweiten Punischen Krieg verwüstete 213 vor Christus ein Stadtbrand Rom, der auf Vorsatz zurückzuführen war. Beim Begräbnis des notorischen Unruhestifters Clodius, 52 vor Christus, ließen dessen aufgebrachte Anhänger die Kurie auf dem Forum in Flammen aufgehen. So scheint es nur logisch, dass Brandstiftung ab 81 vor Christus nach der Lex Cornelia Dicicariis et Vinificis verfolgt und mit entsprechend drakonischen Strafen belegt war. Wenn Vorsatz nachgewiesen wurde und Menschenleben in Gefahr waren, stand auf Brandstiftung die Todesstrafe. Betrüger. Die Römer waren leidenschaftliche Zocker. Besonders beim Würfelspiel ging es oft um Geld, so dass sich auch hier Gelegenheiten für professionelle Betrüger auftaten. Würfel wurden gezinkt, indem der Schwerpunkt vom Zentrum an den Rand verlagert oder Augenzahlen gleich doppelt angebracht wurden. Der Gesetzgeber versuchte, auch dieser Auswüchse Herr zu werden. Einige Gesetze zielten darauf ab, die Spielsucht einzuschränken oder, wie unter Justinian, das Glücksspiel sogar ganz zu verbieten, mit bestenfalls mäßigem Erfolg. Hochstapler. Schindluder ließ sich auch mit der vielleicht wichtigsten symbolischen Ressource treiben, die das Imperium zu vergeben hatte. Ihr Bürgerrecht verliehen die Römer grundsätzlich recht großzügig an Fremde, zunächst die italischen Bundesgenossen, dann ab Augustus auch immer mehr an Provinzialen. Weil das römische Bürgerrecht zwar immer weniger greifbare Privilegien, dafür aber großes Prestige barg, gab es immer wieder Hochstapler, die von sich behaupten, sie seien römische Bürger. Weil es kein Meldewesen und keine Personalausweise gab, sondern lediglich lokal geführte Bürgerlisten, war das Führen des dreigliedrigen römischen Namens, der Tria Nomina, der wichtigste Identitätsnachweis eines römischen Bürgers. Und weil Missetäter entsprechend schwer zu überführen waren, sah das Gesetz bei Anmaßung des Bürgerrechts schwere Strafen vor. Kaiser Claudius, der besonders viele Fremde zu Römern machte, ließ eine Gruppe von Ausländern, die sich als römische Bürger ausgegeben hatten, mitten in Rom auf dem Esquilin hinrichten. Strafverfolgung und Strafmaße. In allen solchen Fällen wurde staatliches Handeln dadurch erschwert, dass es keine Polizei und keine Ermittlungsbehörden im engeren Sinne gab. Wohl wurde diesem Mangel zunehmend dadurch abgeholfen, dass Soldaten und in Rom etwa die Prätorianer oder die dem Stadtpräfekten unterstehenden Cohortes Urbanae polizeiliche Aufgaben wahrnahmen, doch blieb der Sicherheitsapparat in Italien wie in den Provinzen minimalistisch, die Präsenz des Staates in der Fläche löchrig. Immerhin machte die Strafjustiz und Verfolgung über die Jahrhunderte große Fortschritte. Gab es anfangs nur die staatlich sanktionierte Privatrache, gehörten Strafverfahren seit dem 2. Jahrhundert vor Christus zum Aufgabenfeld der Gerichte, zunehmend auch von eigens für bestimmte Delikte gebildeten Sondergerichtshöfen, Questiones. Eine Katalysatorwirkung scheint in dieser Entwicklung die 180 vor Christus aufgedeckte und durch Quater Hostilia verursachte Giftmordserie gehabt zu haben. Sie schuf den Präzedenzfall dafür, dass ein Magistrat, der Prätor Gaius Claudius, als Ermittler tätig werden konnte. In der Kaiserzeit schließlich konnte der Staat, vertreten durch Magistrate wie den Stadtpräfekten von Rom, selbst als Ankläger tätig werden. Die überall voranschreitende Normierung rechtlicher Verfahren sorgte für eine einheitliche Strafprozessordnung, die Kaiser als oberste Richter dafür, dass jeder die Möglichkeit erhielt, das Kaisergericht als Appellationsinstanz anzurufen. Ständisch, wie die römische Gesellschaft nun einmal war, war vollständige Rechtsgleichheit eine nie erreichte Fiktion. Ohnehin wurden Sklaven härteren Strafen, dazu auch der Folter unterworfen, als freie römische Bürger. Senatoren durften in der Kaiserzeit nur durch den Senat als Gerichtshof verurteilt werden. Bis in die Tage Mark Aurels war das römische Bürgerrecht im Reich so verbreitet, dass es in der Rechtsprechung nicht länger ein relevantes Distinktionskriterium darstellte. Daher setzte sich im Weiteren die Unterscheidung durch zwischen den Honestiores als Angehörige einer kleinen, senatorisch-ritterlichen Elite und dem breiten, rund 95% der Bevölkerung ausmachenden Rest, Humiliores. Für die beiden Gruppen galten ebenfalls unterschiedliche Maßstäbe bei Beweisführung und Strafzumessung. Während der Folterknecht seine Werkzeuge bei Senatoren, Rittern und den Ratsherren der Provinzstädte im Schrank lassen musste, durften Humiliores der peinlichen Befragung unterzogen werden. Auch bestimmte Strafen wie die Kreuzigung oder der Tod in der Arena waren exklusiv den unteren Schichten vorbehalten. Die Gerichtshöfe konnten ein breites Spektrum von Strafen verhängen, deren Schärfe über die Jahrhunderte stark variierte. Das Zwölftafelgesetz sah noch für zahlreiche Delikte die Todesstrafe vor, die gegen Ende der Republik immer seltener vollstreckt wurde. Meist nur noch im Zuge irregulärer Säuberungsaktionen, vor allem der Proskriptionen. Im Ergebnis auf dasselbe wie die Todesstrafe lief das Verbot hinaus, dem Verurteilten Wasser und Feuer, also das Lebensnotwendige, zu gewähren. Aquae et ignis interdictio. Wer damit bestraft wurde, war praktisch vogelfrei. Gegen Ende der Republik wurde es gängige Praxis, dass sich Verurteilte durch Exil solchen Strafen entzogen, bevor das Urteil rechtskräftig wurde. Exil. Das Exil wählten beispielsweise Verres, Cicero und Milo, wobei der Härtegrad variieren konnte. Manchen, wie Milo und Verres, wurde gestattet, ihr Hab und Gut mitzunehmen, anderen wurde dieses Privileg verwehrt. Selten waren Haftstrafen, schon weil es kaum geeignete Gefängnisse gab. Im Kerker des Mamertinum, der sich noch heute unweit des Forum Romanum besichtigen lässt, warteten lediglich zum Tode Verurteilte auf ihre Exekution, darunter auch Catilinas Mitverschworene. Immerhin forderte Caesar für die Catilinarier lebenslange Haft, doch der Senat folgte ihm nicht und stimmte für die Todesstrafe. In der Kaiserzeit wurden die Strafen wieder härter. Das halbfreiwillige Exil ersetzte jetzt die Verbannung, Relegatio, an einen durch das Gericht festzulegenden Ort, befristet oder auf Lebenszeit. Der so Bestrafte konnte, wie Ovid, sein Vermögen und seine bürgerlichen Rechte behalten. In schwereren Fällen wurde die Deportatio verhängt, meist auf eine Insel, wobei der Verurteilte sein Vermögen und sein Bürgerrecht verlor. Diese Strafe traf etliche Angehörige des Augustus, unter anderem seine Tochter Julia. An der Tagesordnung waren Geldstrafen, aber auch Peitschenhiebe und Prügel. Angehörige der Oberschicht konnten mit der Einziehung ihres Vermögens oder dem Verlust ihres Ranges bestraft werden, Senatoren mit dem Entzug ihres Senatssitzes, Ratsherren aus den Provinzen dadurch, dass sie aus dem entsprechenden Gremium ausgestoßen wurden. Todesstrafe. Was die Todesstrafe anging, so wurden in Rom Juristen immer erfinderischer. Faktisch mit dem Tode bestraft wurde, wer zur Arbeit im Bergwerk ad opus metalli verurteilt wurde. Den wenigsten gelang es, die körperlich strapaziöse und höchst gefährliche Arbeit in den engen Schächten länger als ein paar Jahre zu überleben. Glimpflicher kam davon, wen der Richter zum Dasein als staatlicher Strafsklave, servus pone, in einem anderen Arbeitsbereich verdammte, etwa im Straßenbau, den Thermen oder zur Reinigung von Abwasserkanälen. Die Strafe war in der Regel lebenslänglich und konnte nur durch kaiserlichen Erlass aufgehoben werden. Selbst dann war der Delinquent nicht wieder wie in seinem Vorleben ein Freier, sondern lediglich ein Freigelassener mit minderen Rechten. An Methoden, die Todesstrafe zu vollstrecken, herrschte kein Mangel. Sklaven wurden ans Kreuz geschlagen, Freie enthauptet. Prominente wie Seneca bot man in der Regel die Gelegenheit, rechtzeitig Selbstmord zu begehen. In der Kaiserzeit wurden Arten der Vollstreckung ersonnen, die nicht zuletzt der Volksbelustigung im Amphitheater dienten. Wer ad gladium verurteilt war, musste mit einem Gladiator kämpfen, ohne dass Aussicht auf Rettung bestand. Die Damnatio ad ludum gladiatorum machte den Verurteilten selbst zum Gladiator, der immerhin die Chance hatte zu überleben und sich die Freiheit zu erkämpfen. Ad ferrum verurteilt zu sein hieß, dass man ohne Waffen gegen andere, ebenfalls mit bloßen Händen kämpfende Straftäter antreten musste. Doch Rettung gab es auch für den letzten Überlebenden nicht. Er wurde durch das Schwert oder auf andere Weise hingerichtet. Bei den Zuschauern besonders beliebt war die Damnatio ad bestias. Wer im Amphitheater den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurde, starb fast immer eines besonders qualvollen Todes. Oft an einen Pfahl gebunden, wurden die Verurteilten von Bären, Löwen oder Leoparden erst angefallen und dann bei lebendigem Leibe zerfleischt. Weil dieses Schicksal neben vielen anderen auch zahlreiche Christen erlitten, vermitteln die Märtyrerakten einen beklemmenden Eindruck davon, wie es bei der Vollstreckung zuging. Die Akten sollten den Tod von Christen durch die Verfolger als Zeugnis ihres unerschütterlichen Glaubens für ein breites Publikum dokumentieren. Zu den ältesten zuverlässig überlieferten Berichten gehört ein Text über das Martyrium der heiligen Perpetua und Felicitas in Karthago 203 nach Christus, der das Geschehen in einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang einbettet. Die 22-jährige Perpetua und ihre Sklavin Felicitas werden festgenommen, weil sie sich zum Christentum bekennen und die Taufe empfangen möchten. Gemeinsam mit ihnen werden auch die vier Männer Revocatus, Saturninus, Secundus und Saturus wegen ihres Glaubens verhaftet. Alle werden zum Tod im Amphitheater verurteilt. Perpetuas Vater, ein Angehöriger der städtischen Oberschicht, versucht noch, Perpetua von ihrem Glauben abzubringen, hat aber damit keinen Erfolg. Secundus stirbt im Gefängnis, die anderen um Perpetua werden schließlich ins Amphitheater geführt, nachdem Felicitas noch ihr Kind zur Welt gebracht hat. Saturninus und Revocatus kämpfen zuerst mit einem Leoparden, werden dann aber von einem Bären getötet. Saturus wird einem Wildeber vorgeworfen, der ihn aber nur leicht verletzt, während er den Treiber so heftig erwischt, dass der wenige Tage später stirbt. Saturus wird an einen Pfahl gebunden, doch der Bär, der ihn töten soll, will nicht aus seinem Käfig herauskommen. So wurde Saturus zum zweiten Mal unverletzt zurückgerufen. Auf die beiden jungen Frauen wartet eine Kuh, die extra wegen ihrer ungewöhnlichen Wildheit ausgewählt worden ist. Das Volk entsetzte sich, als es sah, dass die eine noch ein zartes Mädchen, die andere aber eben niedergekommen war, wie ihre tropfenden Brüste zeigten, schildern die Akten die Reaktion des Publikums. Die beiden Frauen werden mit Gewändern bekleidet, Felicitas wird von der Kuh niedergerissen, Perpetua hilft ihr wieder auf. Als sie zu Zeugen dieses Aktes der Nächstenliebe werden, sind die Zuschauer zunächst besänftigt. Nun wird ein Leopard in die Arena gelassen, der Saturus mit einem Biss schwer verwundet. Er ist blutüberströmt, was die Akten als zweite Taufe deuten. Bevor er ohnmächtig wird, taucht er den Ring eines Soldaten in sein Blut und sagt zu ihm: »Leb wohl, bleib des Glaubens und meiner eingedenk, und lass dich durch diese Dinge nicht verwirren, sondern bestärken.« Schließlich werden die Überlebenden in die Mitte der Arena gebracht, wo ein Gladiator mit einem Schwert das Werk vollendet. Als Letzte kommt Perpetua an die Reihe. Perpetua aber schrie laut auf, als ihr das Schwert zwischen die Knochen gestoßen wurde und sie etwas Schmerz verkosten durfte. Sie führte dann selbst die unsichere Hand des jungen Gladiators an ihre Kehle. Vielleicht konnte eine solche Frau, die von dem unreinen Geist gefürchtet wurde, nicht anders getötet werden, als wenn sie es selbst wollte. Kapitel 10: Kulte im Verborgenen. von Mysterien und geheimen Riten. Bis im Jahr 311 nach Christus in Nikomedeia das Toleranzedikt des Kaisers Galerius verkündet wurde, operierte die christliche Religion bestenfalls in einer Grauzone zwischen Legalität und Illegalität. Schlimmstenfalls wurden Christen verfolgt, zum ersten Mal systematisch und reichsweit unter Kaiser Decius 249 nach Christus, dann gezielt unter Valerian 257 und schließlich mit präzedenzloser Grausamkeit 303 unter Diokletian und der Tetrarchie. Weil die Christen ihre Gemeinschaft und ihre Rituale pflegten und die nichtchristliche Umgebung nur wenig davon verstand, hielten sich hartnäckig Verschwörungstheorien, deren Vertreter behaupteten, im christlichen Untergrund braue sich Unheil zusammen. Man traute den Christen einiges zu, sogar Kannibalismus, weil man die Wandlung von Brot und Wein in das Fleisch und Blut Christi nicht verstand. Mit Zittern und Zagen. »Im Ostrianum? Wo ist das?« unterbrach ihn Vinicius, der offenbar den Wunsch hegte, sofort nach dem genannten Orte zu eilen. »Es ist ein altes unterirdisches Gewölbe zwischen der Via Salaria und Via Nomentana. Jener Pontifex Maximus der Christen, von dem ich dir erzählte, Herr, und den sie bedeutend später erwarteten, ist schon angekommen und wird heute Nacht in jener Katakombe taufen und lehren. Sie verheimlichen ihre Religion, weil das Volk, obgleich bis jetzt noch keine Edikte erlassen sind, welche sie verbieten, sie hasst und sie daher vorsichtig sein müssen.« Dieser Dialog stammt nicht aus einem Werk der antiken Literatur, sondern aus Hendrik Sienkiewicz' 1896 veröffentlichten Historienroman »Quo Vadis«. Der 1905 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete Roman erzählt die Liebesgeschichte zwischen der ostgermanischen Geisel Lygia, die im Haus der Aristokratin Pomponia Graecina mit dem Christentum in Berührung gekommen ist, und dem römischen Offizier Marcus Vinicius. In der zur Zeit Neros spielenden Handlung verbinden sich mehrere Erzählstränge um Ausbreitung und Verfolgung des Christentums, den Brand Roms und schließlich das Martyrium des Apostels Paulus. Der Roman ist um historische Präzision bemüht und spiegelt einigermaßen genau den Wissensstand des späten 19. Jahrhunderts. Zugleich ist Sienkiewiczs Blickwinkel klar pro-christlich. Das Thema von Gewaltherrschaft und Unterdrückung, das sich immer wieder in den Vordergrund schiebt, verleiht dem Roman einen national-polnischen Subtext. Auch bei der aus dem östlichen Mitteleuropa stammenden Geisel Lygia musste zumindest jeder polnische Leser unwillkürlich an seine zwischen den Mächten Russland, Deutschland und Österreich-Ungarn geteilte Heimat denken. Der Roman wurde in so gut wie alle Sprachen übersetzt, erlebte zahllose Auflagen und wurde mehrfach verfilmt. Er prägte das populäre Bild vom frühen Christentum so nachhaltig, dass bis heute fast jeder zu wissen glaubt, unter Nero seien Christen systematisch verfolgt worden, sie hätten sich in den Katakomben versteckt und buchstäblich im Untergrund, so wie es die Stelle in Quo Vadis suggeriert, ihre Gottesdienste abgehalten. Generell herrscht noch immer das romantische Bild von den frühen Christen als einer in der Illegalität operierenden und daher auf Verschwiegenheit angewiesenen Sekte vor und von den Katakomben als ihren geheimen Rückzugsorten. Tatsächlich waren die Katakomben aber keine Zufluchts-, sondern Begräbnisstätten, und zwar keineswegs nur der Christen, sondern vieler Menschen, und lange bevor sich das Christentum seit der Mitte des ersten Jahrhunderts auch in Italien ausbreitete. Bereits die Etrusker hatten ihre Toten in unterirdischen Grabkammern bestattet, während die Römer zunächst die Feuerbestattung bevorzugten und die Asche in Urnen beisetzten, die entweder in individuellen Grabmälern oder in großen Gemeinschaftsgräbern, sogenannten Kolumbarien, deponiert waren. Einzel- wie Großgräber fanden sich entlang der Ausfallstraßen. Noch heute kann ein eindrucksvolles Ensemble besichtigen, wer die Via Appia entlang spaziert. Feuerbestattung war für Juden keine Option, von denen viele bereits vor der Zeitenwende, verstärkt aber nach der Katastrophe des jüdischen Krieges während der Jahre 66 bis 70 nach Christus, in Rom ansässig waren. Sie bestatteten die Verstorbenen in großen, unterirdisch angelegten Grabkammern, die oft in mehreren Etagen untereinander angelegt wurden und weit verzweigt waren. Auch die Christen praktizierten ausschließlich Körperbestattung, griffen aber zunächst noch auf die von ihren polytheistischen Nachbarn genutzten öffentlichen Friedhöfe vor den Toren der Stadt zurück. als seit dem 2. Jahrhundert die Mehrheit der römischen Bevölkerung die Feuer zugunsten der Körperbestattung aufgab, wurde es dort allmählich eng. Platz war knapp in der dicht bevölkerten Metropole Rom und deshalb war die unterirdische Bestattung wirtschaftlich, trotz des Aufwands, der mit dem Aushöhlen des porösen und daher wenigstens leicht zu bearbeitenden Tuffs verbunden war. Weil man auch für die Hypogäen ein Grundstück erwerben und die Grenzen des Grundstücks beim Aushöhlen der Stollen respektieren musste, gruben sich die Arbeiter, Fossarii oder Fossoris, vermutlich Sklaven, mit der Zeit immer tiefer in den Fels, bis zu 5 Ebenen, die unterste rund 20 Meter unter Straßenniveau. Die Stollen verbinden Grabkammern miteinander, von denen an den Wänden rund 1,5 Meter hohe und knapp 1,5 Meter lange Nischen abzweigen, die Loculi. In den Loculi waren die Toten in Steinsärgen bestattet. Sie trugen ihre Kleidung und waren in Leinen eingewickelt. Die Nische wurde nach dem Begräbnis mit einer Steinplatte verschlossen, auf der inschriftlich Name, Alter und Sterbedatum des Toten vermerkt waren. Familien, die es sich leisten konnten, ließen sich private Räume reservieren, Cubicula, in denen die Angehörigen gemeinsam bestattet wurden. Viele dieser Privatgemächer für Tote haben eine prachtvolle Ausstattung mit Wand- und Deckengemälden. Auch die Christen gingen seit dem 2. Jahrhundert zur Bestattung in den Kryptae, Höhlen genannten unterirdischen Anlagen über, ohne dass dort strenge religiöse Exklusivität geherrscht hätte. In vielen Katakomben lagen Altgläubige neben Christen, hin und wieder kam es vor, dass Christen zuvor überwiegend von Polytheisten genutzte Anlagen mit der Zeit übernahmen. Die Bezeichnung Katakomben leitet sich ab von dem Flurnamen Katakumbas, von griechisch Katakymbos, bei den Höhlen, für ein Grundstück an der Via Appia. Später dann, vermutlich erst im Mittelalter, bürgerte sich der Name für alle unterirdischen Grabanlagen der Tiberstadt ein. Innerhalb des seit dem 3. Jahrhundert durch die aurelianischen Mauern markierten Stadtgebietes waren Bestattungen grundsätzlich untersagt. Die Katakomben lagen deshalb alle außerhalb der Mauern, und zwar im Uhrzeigersinn von Norden nach Süden an der zur Adria führenden Via Salaria, Priscilla-Katakombe, an der Via Nomentana, Agnes-Katakombe, an der Via Labicana, Katakombe der Heiligen Marcellinus und Petrus, und an der Via Appia, Sebastian-Katakombe, Calixtus-Katakombe und Domitilla-Katakombe. Den frühen Christen dienten die Katakomben nur für Begräbniszwecke und nicht als Kultorte, auch nicht in Zeiten der Verfolgung. Es ist denkbar, dass man sich für Begräbnisfeiern in die unterirdischen Gänge zurückzog, nachdem Kaiser Valerian 257 ein Versammlungsverbot für Christen verhängt und die Benutzung öffentlicher Friedhöfe durch sie untersagt hatte. Das Leben hielt in den Katakomben erst so richtig im 4. Jahrhundert Einzug, als der Märtyrer- und Heiligenkult blühte und man im Untergrund überall fündig wurde. Die inzwischen reich und mächtig gewordene Kirche ließ die unterirdischen Grabanlagen prächtig ausschmücken und allenthalben Inschriften anbringen, die den Pilgerscharen den Weg wiesen. Natürlich stellt sich die Frage, ob alle Christen so viel Mut und Gottvertrauen hatten wie Perpetua und Felicitas, die 203 im Amphitheater von Karthago ihr Leben aushauchten. Hatte denn niemand Angst, als die Verfolger Christen aus ihren Häusern holten? Bekannten sich alle Gläubigen vor dem Richterstuhl fröhlich zu ihrem Gott? Lieferte niemand die heiligen Schriften aus, als die Obrigkeit dazu aufforderte? Natürlich waren viele voller Furcht und wurden auch etliche in ihrem Glauben wankend. Manche fielen ganz vom christlichen Gott ab. Andere trafen sich offensichtlich nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Tertullian, der an der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert lebende Verfasser zahlreicher christlicher Streitschriften, klagt in einer davon, viele Christen kämen nur mit Zittern und Zagen zum Gottesdienst, der in der Regel in den Hinterzimmern von Privathäusern stattfand, nicht in prächtigen Kirchen. Das Pamphlet trägt den vielsagenden Titel »De fuga in persecutione« über die Flucht in der Verfolgung. Diese Brüder und Schwestern würden sich möglichst unauffällig in kleinen Gruppen auf den Weg machen und aufpassen, dass niemand sie dabei beobachtete. Tertullian selbst hatte die Zuversicht, dass Gott der Herr über allem ist. Allein manchen seiner Glaubensgenossen, etlichen Würdenträgern inklusive, fehlte offensichtlich diese Stärke im Glauben. keiner darf je sie verletzen. Die Verfolgungen mochten manche Christen zu einer gewissen Heimlichkeit bei der Ausübung ihres Glaubens nötigen, am Christentum war nichts geheim. Jeder konnte den Kult besuchen und die Gemeinschaft war offen für jeden, seit Paulus das Band zwischen dem Juden und dem Christentum zerschnitten und auf seinen Missionsreisen die Erlösung für alle verkündet hatte, ob Mann oder Frau, Jude oder Heide, ob Freier oder Sklave, ob reich oder arm. Die Taufe führte von der Finsternis des Unglaubens in die Erleuchtung des Glaubens. Sie war ein Initiationsakt, aber als solcher eher niederschwellig, so dass niemand ausgeschlossen wurde. Wer getauft war, war damit nicht in arkane Lehren und Praktiken eingeweiht. Von Geheimnissen regelrecht umwittert waren hingegen die Mysterienkulte, in denen Aspiranten erst einem Initiationsritus unterzogen wurden, bevor sie in die Gemeinschaft aufgenommen werden konnten. Die Mutter aller Mysterien war der Demeter- und der Persephone-Kult von Eleusis, einem Ort rund 30 Kilometer nordwestlich von Athen. Dreh- und Angelpunkt der Mysterien von Eleusis war der Mythos um die Getreide- und Fruchtbarkeitsgöttin Demeter und ihre Tochter Kore. Kore ist von Hades, dem Herrn der Unterwelt, geraubt und als Persephone zur Königin im Totenreich erhoben worden. Demeter macht sich auf die Suche nach der verlorenen Tochter. Weil sie darüber ihre Pflichten als Hüterin des Landbaus vernachlässigt, hält der Winter Einzug. Frost hemmt das Wachstum der Pflanzen, die Ernte bleibt aus, die Menschen hungern. Schließlich spürt Demeter die über alles geliebte Tochter bei Hades auf. Sie schließt einen von Zeus ausgehandelten Pakt mit Hades, der vorsieht, dass Kore während der Wintermonate als Persephone bei ihm leben soll. Ihr Aufenthalt in der Unterwelt symbolisiert die Saat, die in dieser Zeit ausgebracht wird. Die übrigen 8 Monate verbringt sie bei ihrer Mutter. Wie jeder Mythos hat auch diese Geschichte eine erklärende, begründende Funktion. Sie illustriert, wie es zum Rhythmus der Jahreszeiten und zum Zyklus des Wachstums kommen konnte. Die Anfänge der Eleusinen verlieren sich in grauer Vorzeit. Möglicherweise gehen die Mysterien auf einen Kult zurück, der bis in die mykenische Zeit zurückreicht, um 1500 vor Christus. Mysterien lässt sich sprachgeschichtlich auf kein anderes Wort zurückführen. Der Begriff scheint schon in mykenischer Zeit den Kult von Eleusis bezeichnet zu haben. Erst sekundär davon leitet sich das Verb myeo, lehren, instruieren, aber auch einweihen ab. Die Begriffsgeschichte lässt ahnen, wie bedeutend ein Kult war, der einen solch kräftigen Abdruck im griechischen Wortschatz hinterlassen hat. Der sogenannte homerische Hymnos an Demeter aus dem späten 6. Jahrhundert spielt bereits auf die Geheimniskrämerei des Mysterienkults an. Keiner darf sie je verletzen, erforschen, verkünden, denn große Ehrfurcht vor den Göttern lässt Menschenrede verstummen. Weil die Praktiken des Kultlebens geheim waren und es den Teilnehmern bei Strafe verboten war, Details davon der Öffentlichkeit preiszugeben, wissen wir nur in groben Zügen über das Bescheid, was in Eleusis geschah. Selbst Pausanias, der gewöhnlich über lokale Mythen und Kulte in Griechenland ausgezeichnet informiert war, wusste über die Mysterien von Eleusis nicht viel zu sagen. Der im 2. Jahrhundert nach Christus schreibende Reiseschriftsteller redet sich mit einem ominösen Traum heraus. Zu beschreiben, was innerhalb der Mauern des Heiligtums ist, das hat mir der Traum verboten, und den Nicht-Eingeweihten, die vom Zuschauen ausgeschlossen sind, ist nicht einmal das zu erfahren gestattet. Wie wurde man Eingeweihter? Ähnlich wie das Christentum waren auch die Mysterien grundsätzlich offen für alle. Frauen konnten ebenso eingeweiht werden wie Nichtbürger und Sklaven. Voraussetzung war, dass man des Griechischen mächtig war und frei von Blutschuld. Doch wer in den Kreis der Eingeweihten eintreten wollte, hatte in mehreren Etappen einen komplizierten Ritus zu absolvieren, dessen Details nicht genau bekannt sind. Die erste Stufe waren die Myesis genannten kleinen Mysterien, die im Blütenmonat Antesterion Ende Februar, Anfang März zu Ehren der aus der Unterwelt hinaufsteigenden Persephone gefeiert wurden. Sie fanden im Ort Agrai, südöstlich von Athen statt, wo sich ein Tempel der Demeter und der Kore und ein weiterer des Triptolemos befand. Man opferte ein Schwein und unterzog die Kandidaten einer rituellen Reinigung. Die Priester nahmen ein ebenfalls der Reinigung dienendes Bad im Fluss Ilissos. Wichtiger waren die Teletai oder großen Mysterien, die Ende August, Anfang September auf dem Höhepunkt der Erntezeit gefeiert wurden. Sie begannen am 14. Tag des Monats Bödromion mit dem Rücktransport der heiligen Gerätschaften aus Eleusis zum Eleusinion, einem Tempel an der Akropolis. Danach eröffnete der Hierophant, der dem Priesterkollegium vorstand, die Feierlichkeiten mit einer Erklärung, diejenigen, die unreine Hände hätten, also den Tod eines Menschen auf dem Gewissen hatten oder eine unverständliche Sprache sprechen, sollten der Zeremonie fernbleiben. Die Mysten, die zum ersten Mal an den Teltai teilnahmen, wuschen sich im Meer bei Phaleron östlich des Piräus. Ab dem 18. Bödromion fasteten die Mysten, weil auch Demeter auf der Suche nach ihrer Tochter kein Essen zu sich genommen hatte. Am folgenden Tag macht sich die gesamte Kultgemeinde, darunter die begrenzten Mysten, in feierlichem Umzug vom Kerameikos im Zentrum Athens nach Eleusis auf. Die heiligen Gerätschaften werden in Kisten verstaut, um sie den Blicken der Umstehenden zu entziehen, von Priesterinnen getragen, während der Zug im Chor »Jakje, Jakje« singt, den Namen eines Dämonen der Göttin Demeter. Während der Zug die Stadtgrenze zwischen Athen und Eleusis überquert, ruft man Obszönitäten, Gephyrismoi. Das Ritual spielt auf die Magd Jambe an, von der es heißt, sie habe die trauernde Demeter mit deftigen Scherzen getröstet. In Eleusis angekommen, brechen die Teilnehmer ihr Fasten, sobald die Sterne sichtbar werden. Zum Fastenbrechen wird der Kykeon gereicht, ein Getränk aus Wasser und Gerste, dem auch Poleiminze beigemischt war, ein Rauschmittel. Die Nicht-Eingeweihten können die Kultgemeinde noch bis zu einem Areal begleiten, auf dem sich ein Tempel für die Jagdgöttin Artemis, einer für den Meeresgott Poseidon und das Kalichoron befindet, der Brunnen des schönen Tanzes. Dahinter liegen die großen Propyläen, der Eingang zum heiligen Bezirk der Demeter, zu dem nur die Mysten Zutritt haben. Daran schließt sich noch ein zweiter Torbau an, die kleinen Propyläen. Wer sie passiert hat, schreitet auf der heiligen Straße dem Telesterion entgegen, der 54x54 Meter messenden Halle der Mysterien, in der bis zu 7000 Besucher Platz finden. In der Mitte des Raumes ist das Anaktoron, ein großer, langrechteckiger Altar, zu dem ausschließlich Priester Zutritt haben. Darin, dass unterschiedliche Teile des Heiligtums unterschiedlichen Gruppen von Eingeweihten zugänglich sind, ähnelt das Kultareal von Eleusis dem Jahwe-Tempel von Jerusalem, dessen verschiedene Höfe ebenfalls unterschiedlichen Kategorien von Gläubigen vorbehalten waren. Das Allerheiligste nur dem Hohepriester und das auch nur einmal im Jahr, zu Yom Kippur. Im Anaktoron nimmt der Hierophant zu nächtlicher Stunde seine Kulthandlungen vor, während die Kultgemeinde bei Fackelschein Dinge schaut, die sie in Angst und Schrecken versetzen. Während der Zeremonie öffnet sich plötzlich das Anaktoron, ein Lichtschein wird sichtbar und Kore wird durch die Schläge eines Gongs aus der Unterwelt in die Welt des Lichts emporgerufen. Der Hierophant kündet von der Geburt eines Gottes. Die Herrin hat einen heiligen Knaben geboren, Primo den Primos. Eine Kornähre wird in absoluter Stille geschnitten. Wer Primo ist und wer Primos, wissen nur die Eingeweihten. Die Schrecken weichen der Hoffnung, die Erlösung ist nahe. Jetzt wird gefeiert, die ganze Nacht lang. Man singt, tanzt, isst und trinkt auf dem Platz vor der großen Halle. Ausgelassene Fröhlichkeit in der Gemeinschaft ist ein von allen Mysterienkulten geteiltes Merkmal, aber in Eleusis hat man ihr besonders breiten Raum gegeben. Die Neueingeweihten opfern einen Stier, dessen Fleisch im gemeinsamen Mahl verzehrt wird. Dann werden zwei Gefäße, die Plemochoai, mit Flüssigkeit gefüllt und ausgegossen. Die Feiernden rufen, den Blick gen Himmel gewandt, Regen, und dann, die Augen gesenkt, Empfange, auf Griechisch, Hyē, Kyē. Am Morgen brechen die Teilnehmer in ihre Heimat auf. Offenbar weckte die Zeremonie bei denen, die sie zum ersten Mal durchliefen, sehr gemischte Emotionen. Eleusis sei zugleich das Schauerlichste und das Lichteste von allem, was für Menschen göttlich ist, schrieb Aelius Aristides. Schrecken und Hoffnung seien einander unmittelbar benachbart. Die Initiation, so der berühmte Redner des 2. Jahrhunderts nach Christus, komme einer Heilungserfahrung gleich. Sie sei Gegenwart von Wohlbefinden sowie Lösung und Befreiung von den von der Vergangenheit herrührenden Unbehaglichkeiten. Und auch Plutarch schildert die Initiationserfahrung als Mischung aus Verstörung und Bedrücktheit, die aber mit seliger Hoffnung gepaart sei. So bildete der Ritus, wie ähnlich auch andere Initiationen, in Mysterien Tod und Wiedergeburt ab, eine Rettung von einem freiwillig gewählten, simulierten Tod. Mysterienkulte wie den von Eleusis trennt eine feine, aber deutliche Linie von den übrigen polytheistischen Kulten der klassischen Antike. Die Exklusivität der Mysterien begründet die sonst nirgends erreichte Aufladung von Religion mit Identität. Die Eingeweihten begreifen sich als Gemeinschaft, die Kraft ihrer Initiation in die Geheimnisse des Kultes eine höhere Bewusstseinsebene erreicht hat als ihre Mitmenschen. Anders als andere Tempel verfügt das Heiligtum in Eleusis über hauptamtliche Priester, die außerdem immer von denselben Familien gestellt werden. Die Hierophanten von den Eumalpiden, die sich auf einen sagenhaften, nach Eleusis eingewanderten thrakischen König zurückführen, die beiden ihnen im Rang nachgeordneten Priester von den Kerykiden. Eumalpiden und Kerykiden bezogen ihre Autorität im Kult aus dem Wissen aus dem Priestertum, das so viele Generationen in der Familie geblieben ist, wie es in einer Inschrift aus dem 1. Jahrhundert vor Christus heißt. Identitätsstiftend für die Kultgemeinde war aber nicht nur das gemeinsam geteilte religiöse Wissen, sondern auch die Speisegemeinschaft, die man anlässlich des Fastenbrechens hielt. Das griechische Wort Orgia bezeichnet die gemeinschaftsstiftenden Festivitäten am Rande von Mysterienkulten wie dem von Eleusis. Die moderne Bedeutung des Wortes lässt ahnen, mit wie viel böswilligem Missverständnis Nicht-Eingeweihte, zumal christliche Beobachter, auf das Geschehen hinter den Mauern der von der Außenwelt abgeschirmten Heiligtümer blickten. Gemeinsames Essen und Trinken aber stärkt generell das Zusammengehörigkeitsgefühl und gegenseitige Vertrauen, und nicht umsonst herrscht gerade auch in monotheistischen Religionen kein Mangel an Ritualen, die das gemeinschaftliche Essen zum Mittelpunkt haben, im großen oder kleinen Kreis. Das Abendmahl der christlichen Kirchen, das muslimische Fastenbrechen, das Matzenessen am Sederabend als Auftakt zu Pessach im Judentum. Die Aussicht in der eleusischen Gemeinschaft, eine Transformation zum Besseren zu erleben, war noch in der römischen Kaiserzeit für Angehörige der Oberschicht attraktiv. Intellektuelle wie Plutarch und Aelius Aristides beschäftigten sich mit dem Kult von Eleusis. Claudius soll sogar vorgehabt haben, die Mysterien nach Rom zu verpflanzen. Für viele Römer, die sich einweihen ließen, dürfte eine Rolle gespielt haben, dass sie so ihre Zugehörigkeit zur griechischen Kulturgemeinschaft beglaubigen konnten. So strebten in die Eleusinen nicht zuletzt etliche römische Kaiser. Augustus ließ sich 31 vor Christus einweihen, Hadrian 129 nach Christus, 162 folgte Lucius Verus und 176 Commodus sowie Marc Aurel, 362 schließlich Julian, der Apostat. Marc Aurel wirkte auch als großer Wohltäter der Mysterien. Nachdem die Sarmaten 170 nach Christus den heiligen Bezirk geplündert und verwüstet hatten, baute er die Tempel wieder auf. Werkstatt des Verderbens. Der Demeter-Persephone-Kult von Eleusis sticht unter den Mysterienkulten insofern hervor, als er an einen Ort gefesselt war. Undenkbar wäre gewesen, die Mysterien in Korinth, Alexandreia oder Rom zu feiern. Andere Mysterien waren im gesamten Mittelmeergebiet verbreitet. Dionysos ist der Gott der Ausnahme, schreibt Walter Burkhardt. Jenseits der kommunalen Kulte für den fröhlichen Weingott sondern sich immer mehr auch private Gemeinschaften ab, die Dionysos als periodisch zwischen Ober- und Unterwelt hin und her oszillierenden Gott verehren, als alter Ego des Totengottes Hades, griechisches Pendant zum ägyptischen Osiris. Die mystischen Dionysos-Kulte, die nur Eingeweihten zugänglich sind, erfreuen sich bereits im archaischen Griechenland großer Beliebtheit. Über das griechische Siedlungsgebiet in Unteritalien finden sie ihren Weg auch auf die Apenninhalbinsel und damit nach Rom. Livius berichtet, wie ein namenloser Grieche, einer, der mit Opferhandlungen dilettierte und wahrsagte, den Kult nach Rom brachte. Der Mann sei über Etrurien nach Rom gekommen, habe dort nächtliche Riten abgehalten und eine kleine Gruppe von Anhängern um sich geschart. Immer mehr Menschen beiderlei Geschlechts hätten sich jedoch den Initiationsriten unterzogen, weil die Freuden von Wein und Schmaus sie angezogen hätten. Unter den Feiernden habe sexuelle Freizügigkeit geherrscht und das wilde Treiben habe dabei keineswegs Halt gemacht. Nein, der Grieche habe die Kultanhänger außerdem zu Meineid, Urkundenfälschung, Giftmischerei und Meuchelmord verleitet. Die Bacchanalia, wie man den Kult in Rom nannte, waren aus griechischer Sicht etwas völlig Alltägliches. Für die der Sitte der Vorfahren, Mos Maiorum, verhafteten Römer vom alten Schrot und Korn, waren sie ein Skandal. Was da hinter den Mauern des Kultplatzes vorging, weckte zumal in den besseren Kreisen eine gehörige Portion Argwohn. War es nicht evident, dass sich zu den Bacchanalien finstere Gesellen zusammenfanden, die mitten in der Nacht den Umsturz planten? Zu welchem Zweck sonst hätten sich Leute unter Ausschluss der Öffentlichkeit versammeln sollen? Die stereotypen Verdächtigungen, die Livius anführt, haben alle Zutaten einer klassischen Verschwörungstheorie. Die Kultanhänger hätten Morde begangen, ohne dass sich überhaupt eine Leiche habe finden lassen. Die gefälschten Dokumente seien samt und sonders in einer Werkstatt hergestellt worden. Und die Zusammenkünfte wirkten umso geheimniskrämerischer, weil unter dem Geheul und dem Schlagen von Trommeln und Zimbeln kein Wort nach außen gedrungen sei. Ans Licht kamen diese Umtriebe schließlich durch die Intrige einer Mutter, die ihren eigenen Sohn namens Publius Ebubius aus dem Weg schaffen wollte. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie wieder geheiratet und der Stiefvater des Knaben wollte Publius um sein Erbe bringen. Der Weg ins Verderben sollte für den jungen Mann über die Einweihung in die Bacchus-Mysterien führen. Doch den Plan vereitelte die Prostituierte Hispala Fecelia, eine Freigelassene, die sich des Knaben angenommen hatte. Als Sklavin hatte sie einst unfreiwillig an den Kulthandlungen zu Ehren des Bacchus teilgenommen. Sie warnte Publius, man werde ihn in dieser Werkstatt des Verderbens Corruptelarum Officina vollständig isolieren. Vor lauter Trommel- und Zimbeldröhnen werde niemand je seine Schreie hören. Schließlich brachte Publius die Angelegenheit bei Konsul Spurius Postumius Albinus zur Anzeige. Hispala Fecelia wurde einbestellt und enthüllte schließlich alles, was sie über den geheimen Kult wusste. Postumius ließ die beiden Zeugen schützen und setzte eine Belohnung für Denunziationen aus. So kam ein Sumpf des Verbrechens und des Lasters ans Tageslicht, den Postumius vor dem Senat enthüllte. Sexueller Missbrauch, Homosexualität, Mord. Der Kult hatte sich immer weiter ausgebreitet, hatte immer mehr Menschen in seinen Bann gezogen und war schließlich mehrfach im Monat abgehalten worden. Postumius berief eine Volksversammlung ein und wetterte in einer emotionalen Rede gegen die Umtriebe der Bacchanten. Einige würden behaupten, es handle sich um eine legitime Form von Religion und es betreffe ja sowieso nur wenige. Aber es gäbe bereits Tausende von Anhängern und täglich würden es mehr. Die Verschwörung sei noch nicht stark, drohe es aber zu werden. Gefahr liege im Verzug, redet er auf seine Mitbürger ein. Glaubt ihr denn, Quiriten, dass man Männern, die sich bei diesem ekelhaften Heiligtum versammeln, Waffen anvertrauen darf? Werden Männer, die durch solche Ausschweifungen und anderer entwürdigt sind, auf Leben und Tod für die Keuschheit ihrer Frauen und Kinder kämpfen? Die Konsuln wurden zu sofortigem Handeln ermächtigt. 7000 Menschen wurden angeklagt, viele davon hingerichtet. Inschriftlich erhalten ist der Senatsbeschluss, der am 7. Oktober 186 vor Christus erging und die Bacchanalien künftig unter strenge staatliche Kuratell stellte. Und niemand wünsche hernach, sich untereinander durch Eid, durch Gelübde, durch Gelöbnis, durch Versprechen zu verbinden und niemand wünsche, ein Treueversprechen untereinander zu geben. Niemand wünsche, ein Ritual im Verborgenen zu vollziehen. Niemand wünsche, öffentlich oder privat oder außerhalb der Stadt ein Ritual zu vollziehen, es sei denn, sie gingen den Stadtprätor an, und dieser geböte es auf Grundlage eines Senatsbescheids, wobei nicht weniger als 100 Senatoren anwesend seien, wenn diese Angelegenheit beraten wird. Sie beschlossen. Der Senatsbeschluss lässt deutlich erkennen, was die römischen Behörden an den Mysterien so irritierte. Die Absonderung der Feiernden von der Öffentlichkeit. ihre Verbrüderung und die Heimlichtuerei, die den Verdacht aufkeimen ließ, die Kultgemeinde führe Böses im Schilde, widersprach römischem Religionsempfinden. Kulte gehörten in die Öffentlichkeit, und sie waren durch die Gesetze der Respublika legitimiert. Bei allem, was sich nicht auf der Bühne der Republik und womöglich noch nachts abspielte, war die Grenze zur Superstitio und damit zur Schädlichkeit schnell überschritten. So überrascht nicht, dass sich ähnliche Vorkommnisse wie der Skandal um die Bacchanalien noch öfter wiederholten. Immer dann nämlich, wenn die Römer mit ihnen fremden religiösen Vorstellungen in Berührung kamen. Einer der Kulte, der am Tiber großes Misstrauen erregte, war ausgerechnet der Isis-Kult, den der Romancier Apuleius als vermeintlich rationale Alternative zum Hokuspokus der Magier und Hexen empfahl. Freilich, Ende des 2. Jahrhunderts, als Apuleius die Metamorphosen schrieb, waren Isis und Osiris längst eingebürgert und damit akzeptierter Bestandteil des römischen Kultlebens geworden. Die flavischen Kaiser und später vor allem Trajan und Hadrian förderten den ursprünglich aus Ägypten importierten, aber zunehmend seinen exotischen Charakter verlierenden Kult nach Kräften. Das war nicht immer so gewesen. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet davon, wie Kaiser Tiberius den Isis-Tempel in Rom zerstören ließ. Mit dem 19 nach Christus verfügten Verbot des Kults hatte es folgende Bewandtnis. Der römische Ritter Decius Mundus hatte sich in die so schöne wie reiche Paulina verliebt, die nicht nur höchst tugendhaft war, sondern auch verheiratet. Sein Versuch, Paulina mit einer hohen Geldsumme zu überzeugen, eine Nacht mit ihm zu verbringen, schlug fehl. Deshalb suchte er Rat bei seiner freigelassenen Ide, einer Anhängerin des Isis-Kults, und bot ihr 50.000 Drachmen für ihre Hilfe an. Ide wandte sich an die Isis-Priester, bot ihnen die Hälfte des Geldes an und brachte den Ältesten von ihnen dazu, Paulina einen Besuch abzustatten. Der Priester erzählte der Dame, sie sei von Anubis persönlich auserwählt worden, der sich in sie verliebt habe und sie zu sich einlade. Nach Rücksprache mit ihrem Mann folgte Paulina, die sich geehrt fühlte, dem Priester in den Isis-Tempel, um dort die Nacht zu verbringen. Kaum hatte sie sich schlafen gelegt, schlich Mundus als Anubis verkleidet in ihr Gemach, und es missglückte ihm nicht, ihr Freude zu bereiten. Am nächsten Morgen kehrte Paulina nach Hause zurück und berichtete dort glücklich von dem, was ihr widerfahren war. Doch einige Tage später traf sie zufällig Mundus, der ihr erzählte, er selbst sei als Anubis zu ihr ins Bett gekrochen. Die Nachricht sprach sich in Windeseile in der gesamten Stadt herum, der Skandal war perfekt. Während Mundus mit Verbannung davonkam, ließ Tiberius den Isis-Tempel bis auf die Grundmauern zerstören, die Priester kreuzigen und den Kult verbieten. Im selben Jahr veranlasste ein ähnlicher Skandal Tiberius, auch alle Juden aus Italien auszuweisen, sofern sie dem Judentum nicht abschwören wollten. Zuvor hatte er bereits Magier und Astrologen aus Italien ausgewiesen. Der in seinen besseren Tagen altrömischen Idealen verpflichtete Tiberius hielt es in religiösen Dingen vermutlich ähnlich wie einst der Konsul Spurius Postumius. Den Anhängern von Kulten, die sich hinter Mauern im Geheimen versammelten, ob sie nun Juden, Isis-Anhänger oder Zauberkünstler waren, traute er nur das Allerschlimmste zu. Der, der alles zeugt. Ganz und gar staatstragend gab sich eine Mysterienreligion, die sich im 1. Jahrhundert nach Christus mit überraschender Geschwindigkeit allenthalben im römischen Imperium ausbreitete, besonders aber an seinen Grenzen, und zwar überall dort, wo Militär stationiert war. Der Mithras-Kult. Merkmale des Kultes, um den wohl ursprünglich aus Persien importierten, mit der Ausbreitung im Reich aber bereits seinen orientalischen Wurzeln entfremdeten Mithras waren, erstens die quasi militärische Hierarchie unter den ausschließlich männlichen Kultanhängern, zweitens die unterirdische Lage der Kulträume in Kellern und Höhlen, drittens die aus den Ideen der platonischen Seelenlehre entlehnte Erlösungserwartung für die unsterbliche Seele und viertens die sie symbolisierende Tauroktonie, die Tötung des Stiers durch Mithras, die in jedem Mithraeum als Relief dargestellt war. Auf den Reliefs erscheint Mithras als Jüngling, bekleidet mit einer Tunika und der phrygischen Mütze, die auch frisch freigelassene Sklaven auf dem Kopf trugen. Er ist dargestellt, wie er einem Stier das Schwert in die Seite bohrt. Sein linkes Bein kniet auf dem Rumpf des Tieres, das rechte ist ausgestreckt. In der rechten Hand hält er das Schwert, mit der linken zieht er den Kopf des Stieres zurück. Mithras wendet sein Gesicht vom Stier ab. Außer Mithras und dem Stier sind auf den Reliefs regelmäßig noch weitere Tiere zu sehen. Schlange, Hund, Rabe und Skorpion. Letzterer kneift mit seinen Scheren in die Hoden des Stieres. Aus der Wunde des Stieres rinnt Blut, das die Schlange und der Hund trinken. Sein Schwanz läuft in Getreideähren aus. Meist sind noch zwei Fackelträger namens Kautis und Kautopatis zu sehen, manchmal auch ein Löwe und ein Kelch. Kautis trägt stets eine erhobene, Kautopatis eine gesenkte Fackel. Die Reliefs sind einander so ähnlich, dass die Verbreitung der Ikonographie undenkbar ist ohne Vorlagen, auf welche die Handwerker zurückgreifen konnten. Vermutlich kursierten also Musterbücher, nach denen die Steinmetze die Arbeiten ausführten. Zugleich gibt es markante regionale Abweichungen, die auf partiell unterschiedliche Mithras-Auffassungen hinzudeuten scheinen. Die Szene lässt sich auf mehreren Ebenen deuten. Die Tiergestalten haben ihre Entsprechung in Sternbildern, Mithras möglicherweise im benachbarten Sternbild Perseus. Kautis und Kautopatis symbolisieren die Frühlings- bzw. Herbst-Äquinoktien. Der Sternhaufen der Plejaden befindet sich am Nachthimmel exakt an der Stelle, an der das Schwert in den Körper des Stieres eindringt. Der Mantel des Mithras ist oft noch mit Abbildungen der Planetengötter Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn sowie Sol und Luna für die Sonne und den Mond verziert. Insofern zeigen die Mithras-Reliefs eine allegorische Darstellung des Sternenhimmels, die aber, und das ist die zweite Ebene, ihr Material aus einer Legende bezieht. Der Inhalt des Mithras-Mythos lässt sich aus weiteren Bildern nur notdürftig rekonstruieren. Viele davon zeigen die Geburt des nackten, bereits ein Schwert tragenden Mithras aus einem Felsen heraus. Andere enthalten weitere Details des Kampfes mit dem Stier. Mithras verfolgt den Stier, wird von ihm mitgeschleift, bringt ihn unter seine Kontrolle, zerteilt ihn schließlich nach der Tötung und verzehrt das Fleisch im gemeinsamen Kultmahl mit Sol. Offenbar wurde die Tauroktonie als Schöpfungsakt verstanden. Möglicherweise läutete Mithras mit der Tötung des Stieres ein neues Zeitalter ein. Allen Mithras-Kultorten ist ihre verborgene Lage gemein. Immer wurde der Kult in fensterlosen Räumen meist unter der Erde praktiziert, die allenfalls Öffnungen an der Decke besaßen, um ein paar Lichtstrahlen hineinzulassen. Innerstädtisch in Kellerräumen von Häuserblocks wie in Rom und Ostia, sonst in natürlichen Höhlen, unterirdischen Gewölben oder eigens angelegten Hypogäen. Der lateinische Begriff lautet Spelunca und bedarf keiner Übersetzung. Die Räume waren nach Westen ausgerichtet, wo sich eine Apsis mit Altar befand, darüber das die Tauroktonie darstellende Relief. Die Decke schmückte oft ein aufgemalter Sternenhimmel, der das Mithraeum zum allegorischen Abbild des Kosmos machte. Zum Altar führte ein breiter Mittelgang mit aus Stein gemauerten oder aus dem Fels gemeißelten Bänken zu beiden Seiten. Typologisch gleichen die Räume damit römischen Speisezimmern, Triclinia. Links und rechts des Mittelgangs lagerten die Mitglieder der Gemeinde, wenn sie Kultmähler einnahmen oder den Handlungen der Priester vor dem Altar beiwohnten. Auf den Bänken lagen zwischen 20 und 40 Mysten. Wer einen höheren Rang erreicht hatte, lag am Altarende, die Neulinge näher zum Eingang hin. 7 Grade waren von den Mitgliedern zu durchlaufen. Korax, Rabe, Nymphus, Bräutigam, Miles, Soldat, Leo, Löwe, Persis, Perser, Heliodromus, Sonnenläufer, Pater, Vater. Im Mithraeum des Felicissimus in Ostia ist jeder dieser Grade mit einem Planetensymbol versehen, der Reihenfolge nach Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Luna, Sol und Saturn. Wie alles im Kult war also auch die Hierarchie in eine astrologische Systematik eingelassen. Offenbar hatte man sich nicht nur vor der Aufnahme in die Mysterien einer Prüfung zu unterziehen, sondern auch bei jedem Aufstieg in die nächsthöhere Hierarchieebene. Allerdings spielten in den meisten Gemeinden nur Raben, Löwen und Väter eine Rolle, die anderen Grade scheinen die Mysten jeweils rasch durchlaufen und nur kurz bekleidet zu haben. Jeder einzelnen Kultgemeinschaft stand ein Pater vor. Er war in erster Linie für die Durchführung der Riten, die Aufnahme der Mysten und ihren Aufstieg zu höheren Weihegraden verantwortlich. Auf einem Papyrus aus Ägypten hat sich durch Zufall eine Art Liturgie erhalten. Offenbar enthält der Text Passagen aus Gebeten, welche die Mysten gemeinsam sprachen. Er wird sagen, wer ist der Vater? Sage, der, der alles zeugt. Er wird sagen, wie bist du ein Leo geworden? Sage, durch die Lücke des Vaters. Kursierten solche liturgischen Texte zwischen den Gemeinden, womöglich gar einheitlich im gesamten Imperium? War der Mithraskult überlokal organisiert, mit einheitlichen Glaubensvorstellungen, eventuell auch einer für alle Mysten, von Britannien bis nach Ägypten, verbindlichen Ethik? Für die Annahme, der Mithraskult sei eine Art Kirche gewesen, fehlen Belege. Die regionalen Differenzen in der Ikonographie der Tauroktonie scheinen eher auf das Gegenteil hinzudeuten. Allerdings richtete die Gemeinschaft sehr wohl moralische Anforderungen an Kandidaten, die Aufnahme in die Gemeinschaft begehrten oder die Prüfung ablegen und in den nächsten Weihegrad befördert werden wollten. Im mesopotamischen Dura-Europos empfingen die Beförderten Akklamationen durch die Gemeinde, die sich in Form von griechischen Graffiti erhalten haben. Sie wurden als gut, agathos, gerecht, dikaios, heilig, hieros, fromm, Eusebes oder unbefleckt Akeraios gepriesen. Woran mag sich bemessen haben, was unter den Mithras-Anhängern als gut oder gerecht galt? Wie eine Flut. Die Kultgemeinschaften existierten nicht im luftleeren Raum, sondern waren auf vielfältige Weise mit der Gesellschaft verflochten. Eine Rolle spielte das Rekrutierungsreservoir für die Mysterien. Für Angehörige der Oberschicht waren sie relativ unattraktiv, weil deren Betätigungsraum die offiziellen städtischen Kulte bildeten. Auf der städtischen Bühne dienten sie als Magistrate und eben auch als Priester. Anders sah es für die aus, die bei den traditionellen Kulten eher am Rande standen, Freigelassene und die unteren Ränge von Militär und Verwaltung. Für sie boten die Mysterien bei entsprechender Zielstrebigkeit die Möglichkeit, wichtige Funktionen im Kultbetrieb zu erlangen. Nicht zufällig mutet, so vieles in der Kultorganisation, nicht nur in der Hierarchie, militärisch an. Die Mysten waren auf den Kaiser eingeschworen, für den sie Gebete an Mithras richteten. Das Militär als großräumig vernetzte Organisation dürfte auch für die Ausbreitung des Kultes und für den Informationsfluss zwischen den Gemeinden eine Schlüsselrolle gespielt haben. Denkbar ist, dass manches von dem, was im Innern des Mithräums geschah, in den öffentlichen Raum zurückstrahlte. Kann man sich vorstellen, dass einer, der es in der verschworenen Kultgemeinschaft zum Pater gebracht hatte, in der Außenwelt ein Niemand war? Waren nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit Netzwerke, die der Kultbetrieb geknüpft hatte, auch in der Stadt effektiv und möglicherweise über sie hinaus? Wenigstens denkbar ist, dass sich die Abhängigkeiten in der Außenwelt im Kreis der Mysten reproduzierten und umgekehrt, dass also etwa Patronage in der Mithras-Gemeinde ihre Fortsetzung auch in der Gesellschaft fand. Mithras war nicht der einzige bei Soldaten populäre Gott, dem ein orientalischer Ursprung zugeschrieben wurde. Die Herkunft des Jupiter Dolichenus war, anders als die des Mithras, präzise zu lokalisieren, in dem kommagenischen Ort Doliche am oberen Euphrat. Doch war auch er, wie Mithras, eine synkretische Neuschöpfung, die sich im 2. Jahrhundert nach Christus vor allem in Italien und in den Rhein- und Donauprovinzen verbreitete. Dargestellt wurde Jupiter Dolichenus gewöhnlich im römischen Militärornat, mit einer Axt und einem Blitzbündel als Attributen. Der Kult verschwand, nachdem die Perser den Tempel von Doliche Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus zerstört hatten. Zu diesem Zeitpunkt war das religiöse Koordinatensystem im Imperium dabei, sich irreversibel zu verschieben. Viele Kaiser verknüpften ihr Schicksal mit einzelnen Gottheiten, die sie vor anderen privilegierten. Einen Vorgeschmack darauf hatte der unglückliche Elagabal gegeben, der vergeblich versucht hatte, den Gott aus seiner Heimatstadt Emesa als höchsten Gott des römischen Pantheons zu installieren. 50 Jahre später machte Aurelian den Sonnengott Sol Invictus zu seinem persönlichen Schutzgott, und auch Konstantin der Große sympathisierte mit Sol, bevor er sich dem christlichen Gott zuwandte. Die Erlösungsperspektive, die Mysterienreligionen ihren Anhängern gewöhnlich vermittelten, wurde zu einer Erwartung, die man generell an göttliche Wesen richtete. Zugleich wurden die Kulte aus ihren lokalen Verankerungen gelöst und zu einer Angelegenheit, die auf reichsweites Interesse stieß. Die Kaiser selbst kümmerten sich darum, welche Götter ihre Untertanen verehrten und wie sie das taten. Deshalb verfolgten sie zunächst die Christen, bevor sie den neuen Glauben erst gestatteten und dann zur Staatsreligion machten. In dieser sensationell anmutenden Karriere steckte einiges an Logik, denn kein Kult verkörperte den universellen Anspruch des römischen Imperiums besser als das ebenfalls Universalität beanspruchende Christentum. Die Anhänger der alten Kulte mussten nun, je weiter sie zurückgedrängt wurden, desto mehr, selbst in die Illegalität und damit ins Geheime abtauchen. Gegenüber dem Christentum waren die Mysterienkulte traditionellen Zuschnitts chancenlos. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Das Christentum konnte die Erlösungsbotschaft glaubwürdiger formulieren als die vielen disparaten Kulte. Es verfügte über eine zentrale Organisation, die Kirche, und es sprach unterschiedslos jeden an, nicht nur eine exklusive Minderheit von Eingeweihten. Die Unterlegenheit der Mysterienreligionen symbolisiert kein Ort besser als die Kirche San Clemente in Rom. Hier befinden sich drei Kultorte übereinander. Die heutige Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert und wurde seither mehrfach umgestaltet. Ein Stockwerk darunter liegen die noch heute begehbaren Reste einer dreischiffigen Basilika, die Ende des 4. Jahrhunderts unter Papst Siricius errichtet und 1184 im Normannensturm zerstört wurde. Und unter dieser spätantiken Kirche wiederum befindet sich ein Mitraeum. Angelegt wurde es um 200 nach Christus unter dem Innenhof eines großen Gebäudes, das zu diesem Zeitpunkt vermutlich die staatliche Münze beherbergte. Das Heiligtum glich zahllosen anderen Mitraeen mit seinem niedrigen Tonnengewölbe, der mit Sternen verzierten Decke und dem Altar samt Tauroktonie. Zwischen 250 und 275 nach Christus wurde im Stockwerk über dem Mitraeum eine große Halle errichtet, die möglicherweise bereits als Kirche diente. Spätestens 392 wurde dieser Raum in die dreischiffige Basilika, die heutige Unterkirche, umgestaltet. Und zwar so, dass der Kirchenraum den Sieg des Christentums über den alten Kult buchstäblich zementierte. Die christliche Basilika hatte sich über die Mithras-Kultstätte geschoben und gab sie so dem Vergessen preis. Das gleiche Schicksal erlitt wenig später der Gott Mithras selbst. Ebenfalls 392 wurde der Kult von Eleusis per Edikt des Kaisers Theodosius verboten. Der neuplatonische Philosoph Eunapius von Sardis, der selbst noch eingeweiht worden war, berichtet mit unmissverständlich antichristlichem Unterton vom Ende der über tausendjährigen Mysterien. Den Namen dessen, der damals Hierophant war, darf ich nicht nennen, denn er weihte den Verfasser dieser Erzählung ein. Er stammte durch Geburt von den Eumolpiden ab, und er war es, der die Zerstörung der Heiligtümer und den Untergang von ganz Griechenland in Gegenwart des Verfassers vorhersagte. Er sah auch voraus, dass nach ihm noch ein Hierophant kommen würde, der kein Recht hatte, den Hierophantenthron zu berühren, weil er anderen Göttern geweiht gewesen war und mit unaussprechlichen Eiden geschworen hatte, keine anderen Tempel zu leiten. Trotzdem sagte er voraus, dieser Mann werde dem Kult vorstehen, obwohl er nicht einmal Bürger von Athen war. So weit ging seine Vorausschau, dass er sah, dass noch zu seinen Lebzeiten die heiligen Tempel bis auf den Grund niedergerissen und verwüstet sein würden und dass jener andere das Ende erleben und für seinen überbordenden Ehrgeiz Verachtung finden werde. Dass die Verehrung der Göttinnen vor seinem eigenen Tod enden und dass er, entehrt, nicht lange mehr leben werde. So kam es. Denn sobald dieser Bürger von Thespiai, der zuvor Pater bei den Mysterien des Mithras war, Hierophant wurde, kam es zu einer Folge von Katastrophen, die hereinbrachen wie eine Flut. Es war die Zeit, als Alarich durch den Pass der Thermopylen brach und Griechenland vor ihm lag wie eine Rennbahn oder wie ein Reiterschlachtfeld. Denn die Gottlosigkeit der Mönche, die, in schwarze Gewänder gehüllt, ungehindert mit ihm nach Hellas gelangt sind, und die Aufhebung der eleusischen Satzungen hatten ihm dieses Tor nach Griechenland weit aufgestoßen. Epilog. Triest, Habsburger Reich, 20. Juli 1768. Auf der Piazza Grande vor dem Hotel Locanda Grande wird morgens um 10 Uhr der verurteilte Mörder Francesco Arcangeli durch Rädern hingerichtet. Der in Altona erscheinende Reichspostreuter berichtete in seiner Ausgabe vom 15. August 1768, den Prozessakten sei zu entnehmen, dass dieser Bösewicht bereits 1767 wegen Diebstahls der habsburgischen Lande verwiesen worden sei, sich aber Anfang Juni in den Triestiner Hotel einquartiert habe. Dort habe sich auch Herr Winkelmann aufgehalten, dessen Freundschaft und Vertrauen sich Arcangeli durch seine bezeigte Dienstfertigkeit erschlichen habe. Herr Winkelmann war niemand geringerer als der bekannte Archäologe und Kunsthistoriker Johann Joachim Winkelmann, der als Begründer der klassischen Archäologie gelten kann und mit seinen Forschungen auf dem Gebiet der antiken Kunstgeschichte den europäischen Klassizismus maßgeblich inspiriert hat. Der aus Stendal stammende Winkelmann war bereits 1755 von Dresden nach Rom und später nach Florenz übergesiedelt. Als einer der ersten erkannte er die Bedeutung der Fundplätze am Vesuv, die er bereiste und eingehend studierte. 1763 ernannte Papst Clemens VIII. Winkelmann zum Commissario delle Antichità und damit zum Generalbeauftragten für die Antiken im Kirchenstaat. Man kann von Altertümern nicht schreiben, ohne in Rom gewesen zu sein, stellte der Kommissario seiner Heiligkeit kategorisch fest. Doch galt Winkelmanns eigentliche Liebe trotz alledem der griechischen, nicht der römischen Antike. Als er sich in Triest aufhielt, plante er bereits eine Reise in das damals noch osmanische Griechenland, wo er unbedingt Olympia besuchen wollte, das er systematisch auszugraben beabsichtigte. Die Griechen waren für Winkelmann der Dreh- und Angelpunkt seiner ästhetischen Überlegungen. Der gute Geschmack, schrieb er 1755, welcher sich mehr und mehr durch die Welt ausbreitet, hat sich angefangen zuerst unter dem griechischen Himmel zu bilden. Gleich mit dem ersten Satz seiner allerersten Schrift, die unter dem Titel »Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst« die Wirkungsgeschichte der griechischen Kunst zum Gegenstand hatte, rammte Winkelmann Pflöcke ein. Nicht die Römer hätten ästhetisch Maßstäbe gesetzt, denen es zu folgen gelte, sondern die Griechen, denen allein Winkelmann künstlerische Originalität zutraute. Der gute Geschmack, das waren nicht barocke Üppigkeit und die Verspieltheit des Rokoko, sondern die vermeintliche Schlichtheit griechischer Kunst und Architektur. Das allgemeine, vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke. Heute wissen wir, dass Winkelmanns Vorstellung, griechische Tempel und Statuen seien allesamt schlicht und weiß gewesen, nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte. Aber ob realistisch oder nicht, Winkelmanns ästhetisches Manifest war im 18. Jahrhundert in aller Munde und eminent politisch. Denn Barock und Rokoko, deren Formenschatz noch Piranesi aus der römischen Klassik hergeleitet hatte, waren die künstlerische Sprache des höfischen Europa, dessen unangefochtenes Kraftzentrum Frankreich war. Frankreich, so sah es Winkelmann und so sahen es viele Zeitgenossen, war sprachlich, ästhetisch und intellektuell der große Mittler zwischen der Gegenwart des absolutistischen Europa und dem römischen Imperium, das in mehr als einer Beziehung Vorbildfunktion für die Höfe der Epoche hatte. Die Abkehr von Rom und die Orientierung an Griechenland, für die sich Winkelmann stark machte, bedeuteten auch die Abwendung von der höfischen Kultur des Ancien Regime und die Hinwendung zu einer eher mit bürgerlichen Idealen kompatiblen Ästhetik. Das heißt nicht, dass Winckelmann nicht auch unter den Fürsten des alten Europa seine Anhänger gehabt hätte. Papst Clemens hielt große Stücke auf ihn, und Maria Theresia, die Kaiserin in Wien, hatte den Kunsthistoriker auf Schloss Schönbrunn empfangen, als er sich im Mai 1768 auf dem Rückweg von einer Reise nach Deutschland befand. Die Kaiserin verehrte ihm bei diesem Besuch als Anerkennung seiner Leistungen 2 goldene und 2 silberne Medaillen. Noch im Mai setzte Winckelmann seine Reise fort und traf Anfang Juni in Triest ein, wo er im Hotel Locanda Grande, dem heutigen Grand Hotel, Duki d'Aosta, ein Zimmer bezog. Eingecheckt hat er inkognito unter dem Namen Signor Giovanni. Sein Zimmernachbar ist der Koch Francesco Arcangeli aus dem winzigen Ort Campiglio di Cirelio in der Toskana. Die beiden schließen Freundschaft, weil es Winckelmann nicht gelungen ist, eine Schiffspassage für die Fahrt nach Venedig oder Ancona zu ergattern und Arcangeli seine Hilfe angeboten hat. Der Kunsthistoriker begeht jetzt den tödlichen Fehler, Arcangeli gegenüber mit den Medaillen anzugeben. Der vorbestrafte Dieb beschließt, Winckelmann zu ermorden, um sich in den Besitz der wertvollen Stücke zu bringen. So jedenfalls stellen es später die Gerichtsakten dar. Bereits am 7. Juni will er den Plan in die Tat umsetzen, lässt jedoch zunächst davon ab, weil Winckelmann ihn zum Abendessen einlädt. Am nächsten Tag, einem Mittwoch, wartet Winckelmann auf der Piazza Grande vor dem Hotel auf das Schiff, das ihn jetzt endlich nach Ancona bringen soll. Plötzlich schleicht sich Arcangeli von hinten heran und legt ihm eine Schlinge um den Hals. Winckelmann wehrt sich jedoch mit Leibeskräften und schafft es, sich zu befreien. »Da versetzte ihm der Bösewicht 5 Stiche mit einem Messer«, schreibt der Reichspostreuter. Der Lärm lässt den Kellner herbeieilen. Arcangeli flüchtet, doch für Winckelmann kommt jede Hilfe zu spät. Die Blutungen lassen sich nicht stillen, das Opfer stirbt. Winckelmann lebt aber noch mehrere Stunden und ist so klar bei Verstand, dass er der Polizei die Tat in allen Einzelheiten schildern kann. Der Mörder wird festgenommen und dank der detaillierten Aussagen problemlos der Tat überführt. Dennoch umwittert ein Geheimnis den gewaltsamen Tod des Gelehrten in Triest. Welches Motiv hatte der Mörder? Was genau war in der Locanda Grande geschehen? Dem Gericht zufolge hatte Arcangeli aus Habgier getötet. Er wollte die Medaillen an sich bringen und über alle Berge verschwinden. Trotzdem halten sich bis heute hartnäckig Gerüchte, Winckelmann, dem homosexuelle Neigungen nachgesagt wurden, habe mit dem Koch und Kleinkriminellen Arcangeli ein intimes Verhältnis unterhalten. War die Bluttat also kein Raubmord, sondern ein Tötungsdelikt im schwulen Milieu? Oder war der Gelehrte gar das Opfer einer politischen Intrige im Vatikan? Gab es reaktionäre Kirchenmänner, denen der aufgeklärte Deutsche ein Dorn im Auge war, einer, der zwar zum Katholizismus konvertiert, aber im Herzen eben doch ein Protestant geblieben war? Warum Johann Joachim Winckelmann an jenem 8. Juni 1768 sterben musste, werden wir nie ganz genau wissen. So wie auch viele Rätsel der römischen Antike, von denen dieses Buch gehandelt hat, ungelöst bleiben werden. Vielleicht reizen die verborgenen Dinge gerade deshalb so sehr dazu, sich mit ihnen zu beschäftigen. Wie sagte Winckelmann selbst? Unser Verstand hat die Unart, nur auf dasjenige aufmerksam zu sein, was ihm nicht der erste Blick entdeckt, und nachlässig zu übergehen, was ihm klar war wie die Sonne. Sie hörten Dark Rome, das geheime Leben der Römer, von Michael Sommer. Gesprochen von Peter Bieringer, ein Hörbuch des Verlags C.H. Beck.